Bald ist die Desinfektionskammer erreicht. Puff, der Plus-Noxius öffnet diese mittels Patch-Steuerbefehl. Danach machen sich beide Keime frei in den Sterienraum dahinter den eigentlichen Transplantationssaal. Es ist angerichtet zwei Waren. Links aufgedunsen und alte Original Rebel Cove. Mit kahl rasiertem Kopf liegt er da, eine Sauerstoffmaske über der Nase. Rechts, 18 Jahre jung, Neidhard Palmgren, sein aus 100% Eigenzellmaterial hergestellter Y-Klon. Sein Schädel wurde ebenfalls frisch rasiert. Beide befinden sich im Tiefschlaf, um sich herum die kompliziertesten medizinischen Apparaturen. Eine davon, in Doppeltausführung, ist der multispektrale Gehirnschneidelaser neuester Generation, Coltrusts Meisterstück. Millimetergenau werden die Köpfe der Probanden justiert. Danach machen sich die Mediziner parallel ans Werk und öffnen die Schädel. Zwei lebende Gehirne liegen vor ihnen. Coltrust beblinzelt sein Komm. Die zwei oberflächensensitiven Multispektralschneidelaser scannen die Topologie der Gehirne. Kurz darauf sind alle Koordinaten gesammelt. Coltrust nickt Noxius an. Dieser gibt das Startsignal. Damit es beim Durchtrennen der großen Blutgefäße unterhalb des Großhirns keine Sauerei gibt, wird zuerst der Kreislauf der Patienten mittels Stromschlag zum Erliegen gebracht. Nun schalen die zwei Laser absolut synchron die beiden Gehirne an der Großhirnperipherie entlang aus. Zeitgleich werden diese final vom jeweiligen Körper gelöst. Sofort fahren zwei Transportvorrichtungen in Position. Zeit, die Gehirne zu vertauschen. Beide werden angesaugt, die ausgehöhlten Schädel sind deutlich sichtbar. Eine weitere Apparatur spritzt Neurozellstimulatoren auf die Schnittfläche des alten Hirns und Palmgrens Stammhirn. Jetzt wird Rebelkovs altes Hirn mikrometergenau in seinen neuen jungen Kopf eingepasst. Das 18-jährige Hirn seines Klons Palmgren landet derweil unspektakulär im Abfall. Neidhards Leben inklusive aller Erinnerungen ist somit beendet. Ganz anders jedoch ergeht es seinem bisherigen Körper. Multispektrales intrazelluläres Spiezen ist im Gange. Die Oberflächenmoleküle der zellgenauen Schnittflächen verweben planmäßig. Per Stromschlag wird der Herzschlag wieder aktiviert. Die Urfunktion eines jeden Hirns, der seelisch freien Effekt, umgangssprachlich Egoismus genannt, setzt schlagartig ein. Die Zellen sind verwoben, es wird bereits Energie aus dem neuen Jungen wird gesaugt. Kreislauf stabil, murmelt Noxius. Dann lass uns mal wieder zu machen. Gehirnaktivität normal, antwortet Coltrust, wie bei den Versuchstieren. Die fast 50 Ops an ihnen haben sich gelohnt, schaut gut aus. Anerkennend nickt ihm Noxius zu. Jetzt braucht er erstmal viel Ruhe. Ich schick die Assistenten rein, meint Coltrust anschließend. Kurz darauf stehen tatsächlich zwei Assis auf der Matte. Es sind dieselben wie bei Reslav vor 3 Jahren. Ihr fleißiges, umsichtiges Handeln damals hat ihnen den Job bis heute gesichert. Schmunzend begrüßt sie ihr Chef Noxius. Zuerst bringen sie bitte den neuen Rebelkopf rüber in die intensivmedizinische Betreuung. Pflichtgemäß nicken beide. Danach verfüttern sie bitte rückstandsfrei diesen Abfall hier. Er zeigt auf Rebelkopfs aufgedunsene Leiche. Da hinten in der Rundablage befindet sich zudem noch ein Leckerli. Das verteilt ihr an die Affen. Die sind ganz scharf auf Junges Hirn. Beide bejahen dies mit selbstverständlichem Gesichtsausdruck. Wie immer Bericht zu mir und 100%ige Abwicklung. Das war's schon. Die schlauen Assistenten haben verstanden und machen sich sogleich ans Werk. Noxius und Coltrust schütteln sich die Hand. Der Assistent Dr. Septimus Coltrust verbleibt im Raum, kontrolliert gleich die Operationsdaten seines Lasers. Chefarzt Prof. Dr. Theodos Noxius verlässt den Ort des Geschehens ohne einen Blick zurück. Drei Rebelkopf der neue Ups, was für ein Traum ist das denn? Fragt sich Generalmajor Prof. Rebelkopf nach dem Aufwachen. Tatsächlich ist er aus einem künstlichen Koma erwacht, hat 14 Tage geschlafen. Er sieht an sich runter in scharfer Vision. Als nächstes öffnet und schließt er seine neue junge Hand. Er wedelt mit den schlanken Fingern. Zeit aufzustehen. Ups, das geht aber flott von der Hand. Auch die Luft schmeckt frischer als sonst. Aha, da hinten an der Wand ist ein Spiegel. Zeit reinzuschauen, wie wir heute wieder aussehen. Leichtfüßig tänzelt der neue alte Rebelkopf rüber. Was er dann darin sieht, verschlägt ihm die Sprache. Sein eigenes junges, strahlendes Ich blickt ihm frisch entgegen. Wie ist das nur möglich? Denkt er sich. Schon bald kehrt die Erinnerung zurück. Noxios Gehirntransplantation, murmelt er. Dann jubiliert er lauthals, endlich eine Schönheits-OP, die funktioniert hat. Er stutzt. Okay, seine Stimme hat an Autorität verloren, klingt wie die eines Teenagers. Egal, im Innern ist er noch der Alte. Das werden seine Untergebenen eben nun mit Fiebs Stimme um die Ohren geblasen bekommen. Irgendwie zuckt es ihm jetzt ein bisschen im Gesicht und er reibt sich das linke Bein, das noch etwas bissig zu sein scheint. Zack, es ist verflogen, alles wieder okay. Die Tür öffnet sich. Noxius, flankiert von Coltrust, betritt das Krankenzimmer. Aha, Rebelkopf ist wieder munter, strahlt der Chefarzt. Wie geht es Ihnen? Zur Antwort macht der neue Alte ein paar leichtgängige Kniebeugen. Er antwortet mit frischer singenden Stimme, ein Wunder ist geschehen, hervorragend. Noxius nickt bohrt aber sofort nach, dann erzählen Sie mir doch mal, wie und wann wir uns kennengelernt haben.

werde ich diesen beiden verfluchten Dämonen hier, er zeigt auf die beiden traurigen Gestalten, eine Lektion erteilen. Rebelkov ist außer sich hinter meinem Rücken. Was fällt Ihnen ein? Das ist Hochverrat. Ich zeig euch jetzt, wie mit Verrätern umgegangen wird. Mit diesen Worten winkt er die Sicherheitsleute her. Dann deutet er auf das Elend vor ihm und spricht Fex Graf. Beide gehen zu Boden, falten die Hände und flehen den Teenager an ihn zu vergeben. Ungerührt verrichtet derweil die Sekurjette den Dienst, Handschellen, klicken, sie werden abgeführt. Rebelkov spricht erneut zur Runde, wünscht sich hier noch irgendjemand in die Zeit des Leerlaufs zurück. Jeder einzelne der Anwesenden schüttelt den Kopf und schaut vor sich auf die Tischplatte. Nachdem die neue Person der Belegschaft vorgestellt wurde, ist nun heute ein Tag später selbst an der Reihe anzutanzen. Königin Hypatia gewährt ihm Audienz. Der General ist überglücklich. Es ist immer was Besonderes, im Königspalast zu wandeln, speziell für den Jungkörper des alten Rebelkov. Um der Regentin den Schock zu ersparen, wurde sie im Vorfeld über Rebelkovs Neuerscheinung aufgeklärt. Gespannt erwartet sie nun seinen Auftritt. Rebelkov schreitet in den Saal. Da hinten thront auch sie, seine Königin. Schmunzelnd sieht sie in seine Richtung. Militärisch korrekt schlägt Rebelkov die Hacken zusammen und verkündet, meine Königin, ich melde mich zum Rapport. Die Regentin des Ra-Indy-Systems Pypazai bricht in Gelächter aus. Rebelkov, besser Rebelkovchen. Was ist denn das für eine Fiepsstimme? Hahaha, sehr erheiternd kichert sie, so ein Milchgesicht. Das ist wirklich köstlich. Rebelkov fällt die Kinnlade nach unten, er lässt die Schultern hängen. Wie ein begossener Pudel steht der Teenager vor der imperialen Krone. Ja, Hypatia die Erste stellt mir dar. In Askese ist sie gealtert, wenn man überhaupt so sagen kann. Königlich sieht sie aus, auch jetzt noch Ende 40 kann man von Attraktivität sprechen. Der bisherige Rebelkov dagegen ging im körperlichen Verfall durch die Zeit. Aufgedunsen und abgewirtschaftet war er zum Schluss. Diesen Milchbube nun vor ihr zu sehen, sorgt deshalb für Erheiterung. Meine Königin, ich versichere Ihnen, quackt der neue General hilflos hervor. Hypatia unterbricht ihn aber. Rebelkov, das weiß ich doch, es ist nur. Sie schüttelt wieder schmunzelnd den Kopf. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Technisch bleibt alles erstmal beim Alten. Ich erwarte regelmäßigen Bericht. Sonst noch was? Selbstverständlich, meine Königin. Nein, Majestät, Rebelkov salutiert, verneigt sich, dreht sich auf dem Absatz um und trollt sich. Viermal Gottes fieser Plan, die persönliche Assistentin Frau Helga Rottweil ist eine graue Person, die ihr Heil in der Arbeit sucht. Auch wenn ihr neuer alter Chef zum Großteil heuer erst 18 geworden ist, so ist sie schon seit 20 Jahren im Dienste des Generalmajors tätig. Bis vor 2 Jahren lebte sie in ihrer eigenen Zelle, beheißen einer blankpolierten Mietskaserne im 19. Distrikt Lyporos. Ja, die Wohnung war sauber, obwohl sie ein paar mächtigs reinigten. Am Anfang hatte sie es mit Rüberreinigungskräften versucht, doch Helga Rottweil ist privat so unerträglich, dass die normalerweise zuverlässigen Angestellten bei ihrem bloßen Anblick in Ohnmacht gefallen sind. Der Druck der Hausherrin war so groß, dass die fleißigen Bediensteten Fehler an laufendem Band produzierten. Sie ließen Porzellan fallen, zerdepperten Spiegel, und als sie abgewatscht werden sollten, fielen sie um wie Strohsäcke. Irgendwann wurde der guten Helga das zu bunt, sie hat alle gefeuert und ist auf Boots umgestiegen. Mit allen Problemen, ihre Ansprachen blieben seit da ohne jede Wirkung und die ständigen Selbstabschaltungen gingen ihr auch auf den Geist. Neben ihrem Posten als Empfangsdame im Verteidigungsministerium verbrachte die korrekte Helga mit der Zeit deshalb mehr und mehr Zeit an der noblen Privatadresse ihres Chefs. Als dieser ihr vor 2 Jahren ein Nebengebäude zum Wohnen anbot, war sie überglücklich. Die neue Zusatzaufgabe Überwachung des Personals nahm sie gerne an. Bei Rebelkov verkneift sie sich einen allzu bissigen Umgangston. Die Ruber versehen ihren Dienst recht normal, die wenigen Serviceboots bereiten auch nur die üblichen kleinen Problemchen. Ja, Helga ist zufrieden. Ihre Wohnsituation hat sich deutlich verbessert. Heute, an diesem herrlichen Frühlingstag, nun ein weiteres freudiges Ereignis. Die einsame Helga bekommt Besuch. Die junge Margot Rottweil, Tochter ihres Bruders und somit eine der wenigen Verwandten überhaupt, hat sich angekündigt. Sie hätte da was zu besprechen, hat sie gesagt. Ihr einen Vorschlag zu machen. Gerne, ging Helga darauf ein, wartet nun gespannt, da ringelt es schon. Helga Rottweil, öffnet die Tür. Davor steht sie also, Margot Rottweil, mittlerweile zarte 15 und eine Mischung aus Kloß und Kampfbulle. Margot Rottweil ist über die Jahre immer noch im Dunstkreis Prinz Rolz zu West ab, Hypatias einzigem Sohn anzutreffen. Dies ist eine beachtliche Leistung bei der Optik, oder es spricht für Harold, aber bei dem weiß niemand so ganz genau, wie und wo er dran ist. Sagen wir es mal blumig, geöffnet hat sich der in den letzten Jahren kaum. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Tatsächlich, Margot steht da auf der Matte in voller Pracht. Ihre stark gegelten kurzen roten Stoppelhaare glänzen in der Abendsonne. Sie ist ihres Zeichens immer noch intim fein, den einer Mitschülerin am Alanis genannt Bart Garabetsch, Abon inklusive deren Anhang und das seit Tag 1, was sie jetzt wohl zu besprechen hat. Hallo liebe Margot, du siehst umwerfend aus. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, bist du noch hübscher geworden, strahlt sie ihre Tante zur Begrüßung an. Oh, vielen Dank, liebe Tante, gibt sie zurück und weiter, wie schön du es hier hast, herrlich. Da fühlt man sich gleich daheim. Kurze Zeit später sitzt also eine etwas in die Jahre gekommene graue Maus zusammen mit einem jungen speckigen Walross in einem eher altmodischen Esszimmer beim Tee zusammen. Nach dem üblichen Bla beginnt Helga mit ihrem eigentlichen Anliegen. Ich weiß, und glaub mir, ich unterstütze das voll, dass ihr, du weißt, wen ich meine, naja, die Westerburgs gehören halt mal weg, oder, verlegen Treudorf blöd, kichert Helga darauf hin. Nun ja, fährt Margot fort, am Alanis bekommt man doch so einiges mit. Auch Sachen, die euch verschlossen bleiben. Helga macht eine überraschte Miene und meint aha. Ja, antwortet Margot, erinnerst du dich noch an diese Plätsch, Abo, liebe Tante? Sicher bestätigt diese mit leicht angewidertem, fragendem Gesichtsausdruck. Was will die mit der frechen Göre? Nun, es sieht so aus, als ob der Junge zu Westerburg dieser Hinlal, ein Jahrgangskollege von mir. Naja, es ist mir halt aufgefallen, dass die beiden viel Zeit miteinander verbringen. Die stecken ständig die Köpfe zusammen. Sie macht eine kurze Pause, dieses dumme Schwein mit seinem Riesenmaul ist auch meistens in der Nähe anzutreffen. Meint sie abschließend. Helga schmunzelt, na dann lass sie doch, Lübom ist auf unserer Seite, das kann ich dir verraten. Doch Margot schüttelt den Kopf, Lübom mir lief ist ein super Lehrer. Militärgeschichte mein Lieblingsfach, doch ich will viel weiter gehen. Hab was Krasseres geplant. Jetzt bin ich aber neugierig, meint ihre Tante. Ich lass die verschwinden, diese Plätsch, Abun, mein ich. Ich weiß auch schon, wohin. Aber genau da brauche ich deine Hilfe. Aha. Nun, schwierige Zeiten rechtfertigen einiges. So, dann mal raus mit der Sprache. Bisher gebt mich grünes Licht. Margot strahlt ob dieser Zustimmung. Ja, verschleppen sie rauf ins Bergsanatorium Altrosa. Dort bekommt sie einen neuen Job als Versuchskaninchen. All diese Antidepressiva. Glaub mir, das ist schlimmer als der Tod. Jetzt siehst du, warum ich deine Hilfe brauche. Ich weiß, dass dein Chef unter des Intensivmedizinischen Instituts, ja, Rebelkov und Prof. Noxios sind einander bekannt. Zwitschert Helga dazwischen, ich glaube, das lässt sich arrangieren. Freiwillige Medikamententester werden immer gebraucht. Sinniert sie weiter. Gespannt blickt der junge Kampfknäuel ihr gegenüber, sieben an. Helga nickt an ihrem Tee. Vielen Dank für all diese Informationen, liebe Margot. Ich kümmere mich darum. Aber keine Aktion vor dem offiziellen Go seitens Rebel Cove. Ist das klar? Selbstverständlich, liebe Frau Tante Generalassistenz. Aber natürlich erwarte ich deine Anweisungen. Ich bin stets zu Diensten. Dame Helga reibt sich genüsslich die Hände und meint abschließend, nach über 20 Dienstjahren kann ich dir aber bereits so viel verraten, ich glaube, das geht in Ordnung. Vorletzter schöner Tag auf Erden auch, wenn der Konflikt Alte versus Neuwelt mehr und mehr offensichtlich wird. So hat es der Direktor des noblen Alanis-Instituts für angewandte Wissenschaften, Regis Fekte, doch geschafft, diesen aus seinem Kollege weitestgehend herauszuhalten. Seine Schule kümmert sich primär um die Bildung. Sie stellt damit ein unabhängiges Bollwerk dar. Freilich gibt es Fraktionen. Da wäre zum Beispiel Jubomir Elif und seine Milgang zu nennen. Populär ist sie, auch weil kein geringerer als der Sohn der Regentin, Harold zu Westab, diesem Kreise mehr als nur nahe steht. Dann gibt's die sich Haushalter und die Schlängler, aber wie überall kann man diese getrost vergessen. Auf der anderen Seite des Spektrums tummeln sich die liberalen Freidenker im Interspeziesunterricht. Prachtexemplare dieser Gattung kennen wir allzu gut. Was schleicht denn da für eine Bande um die Ecke? Ein junger, drahtiger Ruber. Er mag um die 15 sein, textet gerade heftig seine Klassenkameradin zu. Mit Arm und Bein wuchtelt er dabei. Das angesprochene gleichaltrige exotische Mädchen hebt beschwörend die Hände neben ihren Kopf. Es ist Bart Garabetsch, Abun, angehende Diplomatin aus der östlichen Provinz Xonbur hier auf dem Riveh. Direkt hinter den beiden läuft ein gut aussehender Junge, wahrscheinlich ein Klassenkamerad. Er schüttelt leicht den Kopf. Es handelt sich um Prinz Henlei zu Westerburg, einer der wenigen Schüler vom anderen Stern, des 0.82 Lichtjahre entfernten Indi. Er trägt die Haare nun etwas wilder gestuft, die dunkelroten, leicht silbrig glänzenden Strähnen in seiner schwarzen Mähne-Sinbatur, ebenso wie seine strahlend schönen weinroten Augen. Zum letzten Mal, Svino meint Bart Gara an die Adresse ihres zappligen Gegenübers, auch wenn wir dieses Jahr nur zwei gemeinsame Fächer haben, kannst du das mit dem Referat vergessen. Bla, blu, Pappelbob, wagt der Angesprochene zurück, was vor du Angst haben hast. Einfach ist's ganz schön. Svino, schnappt Bart Gara nervt zurück, keiner macht ein Doppelreferat in diesem neuen Fach. Erstmal abwarten, um was es in Pur-Position eigentlich geht. Sie macht eine Pause, außerdem ist mir heute noch ganze 3 Jahre später unsere Interregionskatastrophe noch wach im Gedächtnis. Zfinisch ist entgeistert, Unglück, was? Schön, was ist's gewesen, doll ab dafür, Patgara winkt ab. Zfinisch zieht daraufhin eine Grimasse rüber. Dann strecken sie sich gegenseitig die Zunge raus. Bart Karabetsch, Abun ist mittlerweile stolze 15, außer Zfinisch schafft das keiner mehr. Henlei schlurft derweil hinterher und murmelt, was sich liebt, aber dies bleibt den beiden Hitzköpfen in der Eifer des Gefechts verschlossen. Ja, die beiden Streithälse sind so vertieft, dass sie nur wenig von ihrer Umwelt mitbekommen. Normalerweise hat das die kluge Patgara besser im Griff. Gerade biegen sie um die Ecke in einen größeren Raum ein. Oh nein, da vorne, in der Aula steht auch sie, Margot Rottweil, mit ihrer Gang, ihres Zeichens Intimfeindin Patgara Batch, Abons inklusive deren Anhang. Heute also, keine Woche nach Unterrichtsbeginn, das erste unausweichliche Aufeinandertreffen. Margot setzt eine grässliche Fratze auf, triumphierend trötet sie an ihre Klone gewandt, als sie mal, hier kommt das neueste Liebespaar, süß wie sie sich kappeln. Das schallende Gelächter ihrer Drohnen lässt die Aula fast erzittern. Aber die ein oder andere aus der Traube blinzelt auch blöd in Richtung Hinleit. Eine einzelne winkt sogar zaghaft. Bart Karendes lässt die Schultern hängen und murmelt auch das noch. Ich hätte besser aufpassen sollen. Sie bleibt stehen. Die schreckliche Margot ist jetzt nur noch etwa 10 Meter von unserem Trio entfernt. Selbst Finch schaut mittlerweile in ihre Richtung. Margot brüllt, macht ruhig weiter, ihr Lieben. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Bekloppter als du kann es mir schwer werden. Dein liebliches Trümmerschwein mit seinem Riesenrand ist genau der passende für dich. Wieder lautes Gelächter der Drohnen. Sphinx quackt, Lumpfkuhblöde bist du, weiß jeder alles. Oho, ho, murmeln einige Jungs aus Margots Gang darauf hin. Margot ergreift erneut das Wort, halt dein Maul, Toilettenputzer. Schau zu, dass du zurückgehst, wo du hergekommen bist. In den Sumpf, du Opfer. Hähnla und Bart Gara linden sich an. Sie sind kurz davor einzuschreiten, doch diesmal ist Sphinx schneller. Mit einem einzigen Satz springt er die 10 Meter rüber ins Feindesland, entreißt einem Nachbar die Cola und schüttet sie Margot über den Kopf. Geschickt dreht er sich dann um 90 Grad und hüpft mit einem erneuten Satz heim zu den Seinen. Wie ein begossener Pudel steht nun Margot in ihrer ganzen Fülle da. Die süße Cola zusammen mit all dem Gel in ihren kurzen Stoppelhaaren ist eine Giftmischung, an der sie noch eine Weile Freude haben wird. Zeit für die Aula einzugreifen, alle Zeugen, egal welcher Jahrgangsstufe, fangen aus vollem Herzen an, sie auszulachen. Einige zeigen sogar mit dem Finger auf sie. Der absolute Brüller, die nächste schallende Ohrfeige. Selbst aus ihrer eigenen Gang hat der eine oder die andere ein Schmunzeln aufgesetzt. Keine Chance also für einen Gegenangriff. Wütend wischt sie sich mit der Hand die Cola aus dem triefenden Gesicht. Anschließend huscht sie mit verzerrter Fratze so schnell es geht aufs Klo. Ha? Lektion lernen gelernt haben hat sie. Drückt Sphinx der Ruber gerade noch aus, bevor er von Hinla und Bart Kara stürmisch umarmt wird. Sie reißen ihn fast zu Boden. Auch sie lachen sich wie die versammelte Meute, fast halbtot. Sechsfeiger Anschlag am Alan ist wie wenig Wissen und vor 3 Sterne, dass dieses Ereignis eben das letzte Lebenswerte für eine lange Zeit bleiben wird. Man könnte auch sagen, der letzte schöne Tag auf Erden ist angebrochen. Margot Rottweil nämlich, die eben Geschultene, ist bereits in der Planung. Die Vorbereitung eines schrecklichen Verbrechens hat schon längst begonnen. Einer Straftat, wie sie das noble Alanis Kollege noch nie gesehen hat. Jetzt, allein auf der Toilette, unter dem Wasserhahn wächst der Hass auf ihre Gegnerin, mehr noch, er steigert sich bis zur Raserei. Morgen Mittwoch ist sie dran. Das Problem beim Überfall auf Bart Garapetsch Abon ist, dass sie meistens in Begleitung anzutreffen ist. Nur gleich nach Unterrichtsende geht sie die paar Meter allein rüber in den Mädchentrakt. Hoffentlich ist das auch morgen so. Kurz vor dem Eingang ist ein dichtes Gebüsch. Ort und Zeitpunkt sind somit klar. Zu zweit werden sie sein. Margot Rottweil und ihr Kumpel Kackball Gorzitzka, ein eher einfältiger Allerweltsbursche. Aber er macht, was man ihm sagt. Außerdem ist er recht kräftig. Selbst für eine vom Kaliber Rottweil ist es schwierig gewesen, an das uralte Narkosemittel Chloroform heranzukommen. Einmal mehr, weil es mittlerweile streng verboten ist. Einzig der Lehrer für Militärgeschichte, ihr Lieblingslehrer Ljubomir Iliev, hat eine kleine Dosis bereitgestellt. Aus seinem persönlichen Schatz. Ohne Fragen. Margot hätte sich zwar mehr gewünscht, aber selbst diese kleine Menge reicht locker aus, ihr Opfer bis zur Bewusstlosigkeit auszuknocken. Mit einem Wattebällchen in der einen und dem Chemiefläschchen in der anderen sitzt sie also heute, Mittwoch, den 13. September 216 neben Medianzeit. Versteckt im Gebüsch auf dem Mädchencampus des Alanis Kollege in Lübero auf dem Trevi im Ra-System und wartet. Es ist kurz nach 15:00 am Nachmittag. Bald muss ihr ahnungsloses Opfer kommen. Hoffentlich ohne ihre beiden Begleiter. Allein. Doch es kommt anders. Kackper stumpft Margot, er zeigt Richtung Kollege. Bart Gara kommt gerade rüber, aber sie hat jemanden dabei. Es ist ein gleichaltriges Mädchen. Wahrscheinlich hier aus Lüperer, so wie sie aussieht, eine Klassenkameradin. Mist, murmelt die junge Rottweil, dann müssen wir es aufteilen. Hier, sie gibt Kackper die Hälfte der Watte in die Hand und beträufelt es mit dem süßlichen Chloroform. Halt die Hand geschlossen, dass es drin bleibt, meint sie anschließend. Die beiden ahnungslosen Mädchen sind jetzt nur noch wenige Meter entfernt. Margot tränkt nun ihre Watte mit der Chemikerli. Solange bis kein Tropfen mehr in der Flasche übrig ist. Dir geb ich es, knirscht sie dabei. Die beiden Schülerinnen haben den Busch nun bereits passiert. Jetzt schnappt Margot und die beiden Angreifer springen aus dem Gestrüpp hervor. Margot greift dabei Pratkara, Kakpa ihre Begleiterin von hinten an. Sie drücken die Watte über Nase und Mund der Opfer. Beide versuchen zu schreien, aber der Griff über ihrem Gesicht verhindert jeden Laut. Beim anschließenden Luftschnappen entfaltet das Gift seine volle Wirkung. Wenige Sekunden später hängen beide Opfer bewusstlos in den Händen ihrer Peiniger. Schnell rein ins Gebüsch, zischt Margot, auf dem Weg dorthin knurrt sie: Ich schwör dir, Plitschabun, wenn du allein gewesen wärst, hätte ich dich gleich hier geplättet. Leider ist bei zwei die Dosis zu gering. Tatsächlich sind die paar Tropfen der Chemikalie bereits jetzt verflogen. Im Gebüsch murmelt sie weiter: Naja, im Altrosa werden sie dir schon den Rest geben. Die haben schreckliche Antidepressiva in ihren Regalen. Da wird selbst deine Birne weich. Dein langsames Dahinsiechen gefällt mir noch besser. Warte einstecken, weist sie ihren Einfallspinsel an. Ich bieb jetzt den Transport her. Sie beblinzelt ihren Komm. Setz dir hier den Helm auf, meint sie Richtung ihres Helfers, und lass deine einfach hier liegen. Die wird schon wieder wach. Kakpa Gorzitzka nickt und tut wie ihm geheißen. Auch Margot hat nun ihren Helm aufgesetzt. Wo bleibt er denn, murmelt sie leicht nervös. Sie vergisst dabei, dass Wheeler solarbetrieben sind und somit fast geräuschlos durch die Gegend sausen. Keine Minute später jedoch ist bereits ein Pfeifen zu hören. Und spektakulär parkt der Jugendliche seinen Wheeler wenige Meter entfernt auf einem kleinen Schleichweg im Park des Campus. Es passiert öfter, dass Jungen mit ihren Wheelers hier rumkreuzen, um anzugeben. Dies wird zwar ungern gesehen, aber so ein Mädchenwohnheim zieht manchen Kohlentyp magisch an. Der zweite Helfer entfernt sich von seinem Motorrad. Zeit für Margot abzuhauen. Sie reißt ihr bewusstloses Opfer unsanft in die Höhe. Bartgare hat mittlerweile ihren Helm auf dem Kopf. Die perfekte Tarnung. Margot ist kräftig. Sie buxiert ihre Geisel vor sich her auf das Rad, legt alle vier Hände auf den Lenker, umklammert ihr Opfer fest und gibt dann Gas. Erstmal schnell weg vom Campus. Ungerührt verlässt auch Kakpa den Ort des Geschehens, wobei er das zweite Mädchen tief schlafend im Gebüsch zurücklässt. Margot rast derweil mit der bewusstlosen Bartgara Fetschabon durch Lycoro. Möglichst schnell den Ballast loswerden. Möglichst rasch umladen. Hier in der Seitengasse und weit des alten Bahnhofs steht auch schon ihr Flüger. Ein weiterer Verbündeter sitzt drinnen. Er sieht seine Chefin ankommen und öffnet die Flügeltüren. Recht gekonnt gelingt es ihm, Bartkara abzugreifen und auf den Beifahrersitz des Flügers zu setzen. Margot huscht derweil auf den Fahrersitz. Helfer Nummer 3 erklimmt den Wheeler. Kurz darauf brausen beide in unterschiedliche Richtungen davon. Sieben Krisenstimmung seltsam, murmelt Prinz Henley zu Westerburg in Richtung seines besten Freundes Finnhüsch hinüber. Er schüttelt dabei leicht den Kopf. Zu dritt sitzen sie an diesem schönen Septemberabend vor dem jungen Wohnheim des Erlanes. Die kleine Gang hängt bei gutem Wetter gerne abends vor der Bude im Freien ab. Der dritte im Bunde ist kein geringerer als der 14-jährige Mikkel Silber, seines Zeichens angehender Telematiker. Er verbringt bereits einen Großteil seiner Freizeit oben am geostationären Teilchenbeschleuniger Tunnel Gamma I. Mikkel ist der Einzelgänger, hat wenig Freunde, aber Henley und Finnhüsch gehören definitiv dazu. Froh waren sie, vom Tunnelkonsortium, dass der Fette endlich einen Auszubildenden hat. Zuvor hatte Nialine so jeden ihrer Kandidaten eiskalt abblitzen lassen. Doch das nur nebenbei. Was genau höchst unerwünscht ist nun? Finnhüsch sieht Henley fragend an. Ach, Bartgara ist offline. Schon eine ganze Weile. Seit 16.02 Uhr. Ohne Binfortmessage MMHM, brummt Finnhüsch beleidigt, deswegen immer noch wegen Referat ist sie. Aber, Noninu. Glauben kann das nein bestimmt. Ich kann dir sagen, wo sie steckt, meint Mikkel lapidar. Mutier mal deinen Komm her, Henley. Ich kenn da einen Hax. Zisch. Ein Komm segelt von A nach B. Mittel beginnt sofort mit der Blinzelei. Er verzieht sein Gesicht. Wie? Lycoro, nähe alter Bahnhof. Was will sie denn da? Meint er abschließend. Unmöglich. Meint Henley abwehrend. Gib mir das mal her. Fassungslos schaut er auf die Karte. Finnhüsch kratzt sich am Hinterkopf. er hat ein schlechtes Gewissen wegen dem kleinen Streit gestern. Also bevor wir jetzt falsche Schlüsse ziehen, gehen wir erstmal rüber zu ihr, meint Hinley. Sie ist heute, glaub ich, mit Regina Larches Wille heimgelaufen. Fragen wir die doch einfach mal. Auf geht's, Schlussruf weg. Plerzfienisch springt auf und sprintet los. Die beiden anderen haben Mühe, ihm zu folgen. Keine 4 Minuten später stehen sie vor Patkaras Wohngebäude. Mikkel klingelt bei Regina. Keiner daheim. Sfinisch der Ruba steht derweil vor dem Aufgang, schaut aber Richtung Park. Er hält eine Hand ans Kinn, kurz darauf beginnt er zu schnüffeln. Faul was es bestimmt, beginnt er. Dann gibt er grunzende und schnarchende Geräusche von sich. Er verhält sich gerade so, als ob er die Moleküle der Luft in seiner Nase einzeln zerlegen könnte. Er schmatzt, quiekt, hoppelt und pfeift dabei. Die 5 Sinne der Ruba des Trümer sind viel feiner als die der Menschen. Trotzdem sehen sich Hela und Mikkel mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ja, Sfinisch ist auch nach 3 Jahren für eine Überraschung gut. Plötzlich springt er mitten in einen Busch. Ein überraschtes Oh! Ist deutlich zu vernehmen. Hinley rastlos, Mikkel hinterher. Dort im Gebüsch sitzt er, Sfinisch, in seinen Armen die bewusstlose Regina Larches Wille. Macht er. Dann beginnt er sie in Spätkorngeschwindigkeit zu kitzeln. Am Bauch, unter den Achseln, an den Fußsohlen. Schließlich beklatscht er ihre Backen so schnell, dass wahrscheinlich zwischen jedem Tap die Schallmauer durchbrochen wird. Regina beginnt zu blinzeln. Sie erwacht. Benommen schaut sie sich um. Zuerst erschrickt sie, stößt einen schrillen Schrei aus. Dann erkennt sie jedoch ihre 3 Retter. Wo bin ich? Sind ihre ersten verwirrten Worte. Wo ist Bartkara? Seid ihr zusammen rüber? Fragt Hinley sorgleich. Ja, antwortet Regina, gleich nach der Schule sind wir zusammen heimgegangen, bis was ist passiert. Hinley ist entsetzt. Bitte, Regina, du musst dich erinnern. Keine Ahnung. Ich hab das Bewusstsein verloren. Irgendwas war da vor meinem Gesicht, Sfinisch weiß mehr, er quackt sonneklar, ganz ist wie bestimmt. Ist Bart Schala Pfetsch Abon entführt sie. Rennen wir Trommeln alles los, geschwind. Hinley wird mulmig, er fragt Regina, kannst du laufen? Regina rüttelt und schüttelt sich, sie antwortet, ich glaub schon, ja. Sie sieht Hinley fragend an. Dann geh gleich rüber ins Sekretariat. Meint er, erzähl ihnen alles, was du weißt. Auch dass Bartgara entführt worden ist. Aber verschweig erstmal, dass wir es waren, die dich gefunden haben. Okay. Das bleibt unser Geheimnis. Regina nickt und macht sich sorgleich von dann. Sie ist zwar noch was wackelig, aber es dürfte gehen. Wir haben nämlich Wichtigeres vor. Los Jungs, rüber zu uns und rauf auf die Willers. Mit diesen Worten sprinten die 3 zurück. Sfinisch vorne Weg. Der alte Bahnhof Lycheron liegt einfach zu nah, um den Wesblei anzuschüren. Außerdem verliert man wertvolle Zeit, bis man erstmal bei ihm ist. Also sind die alten Bahnräder die bessere Alternative. Sfinisch ist ein ausgezeichneter Pilot geworden. Seit dem Abenteuer auf dem Exo ist er wie wild aufs Wollen. Was hat er sich gefreut, als er vor 2,5 Jahren seinen von Hinley geschenkt bekommen hat. Die Flitzerei ist ein liebes Hobby der 3 Teenager geworden. Der 3. gehört normalerweise Pfadkara. Jetzt ist er allerdings frei für den 14-jährigen Junothek Mikkel Silver. Noch im Lauf schaltet Hinley diesen für ihn frei. Aufgesackelt, losgedüst. 3 junge Rocker machen die Straßen Lyporos unsicher. Sfinisch ist wie immer der Schnellste. Hals über Kopf schneidet er jede Kurve. Hinley hat Mühe, hinterherzukommen. Manchmal ist er so schnell, dass Hinley nur aufgrund aufgeregten Hubens die Orientierung behält. Die raue alte Bahnhofsgegend ist erreicht. Sfino fällt zurück. Immerhin weiß nur Mikkel genau Bescheid. Dieser überholt alle und wedelt neben den Ohren, die anderen sollen ihm folgen. In einer eher unspektakulären grauen Seitenstraße stoppt er dann und sieht sich fragend um. Hoppelhüpf. Sfinisch ist schon bei ihm. Meint der junge Telematiker. Unsere Position ist korrekt. Nur die Höhe ist falsch. Hier Hinley Position plus 20 Höhenmeter, gleich da drüben. Sfinisch begutachtet Mikkels Display. Keine 3 Sekunden später, also sofort, unvermittelt, Sogleich hüpft er los. Wie ein Kletteräffchen springt er am beschriebenen Hause hoch. Um noch mehr Schwung aus der Aktion zu bekommen, hangelt er sich ab der Hälfte an den zwei Nachbarhäusern rauf, das heißt er springt zwischen den Mauern hin und her immer weiter nach oben. Mickel und Hähnlei sehen sich vielsagend an. Ja, Sphinhüsch Galaktik steckt voller Geheimnisse. Zwiener steht derweil oben und winkt mit irgendwas. Dann beginnt der Abstieg. Wieder zwischen den Gebäuden. Er scheint sich irgendwie daran festzusaugen. Doch Hähnlei erinnert sich nun. Vor etwas weniger als 3 Jahren, nach ihrem überstandenen Abenteuer auf dem Exor, hat sein bester Freund ihm mitgeteilt, dass es quasi ein Sport auf dem Trümo sei, die Ruberhäuser von außen hoch zu kraxeln. Die haben zwar alle Treppen drin, doch außen herum macht es einfach mehr Spaß. Ein Hobby, das sich heute auszahlt. Wild hechelnd ist er bei der jungen Ruber zurück. Stolz hält er seine Trophäe, Bart Garascom, in Händen. Mickel betrachtet das Gerät kritisch, sieht so aus, als ob zuerst versucht worden ist, das Handy mit Gewalt zu zerstören. Rohrzange oder so. Gespannt lauschen seine Freunde zu, als das dann misslungen ist, oder aus Vorsicht, wurde er dann einfach rausgeworfen. Ziemlich schlau, denn die Blackbox funktioniert noch einwandfrei. Da braucht es mehr als eine Zange. Dieser innerste Kern ist unglaublich stabil, wenn man bedenkt, Hähnlei unterbricht ihn Mickel. Keine technischen Details. Ich glaub dir aufs Wort. Was kann man sonst noch sagen? Naja, einiges meint der schlaue Teg. Ab hier, zumindest in der Gegend, muss sie in Flüger transportiert worden sein. Sonst hätten wir den Komm in der Nähe des Alanis gefunden. Es ist davon auszugehen, dass die Entführer den Komm möglichst schnell loshaben wollten. Natürlich kann das alles auch ein Täuschungsmanöver sein, Mickel, fährt fort, dennoch glaube ich, dass sie Patgara auf dem Campus überwältigt haben, und dann irgendwie raus. Später umladen und weg. Ziel unbekannt. Richtung Mickel sieht sich um, ja, wohin geht's denn da? Hinter in die Wälder? Oder doch eine Hoax? Bin kein Kriminalist. Hähnlei nickt. Er beißt sich jedoch auch nervös auf die Unterlippe. Kenner können bezeugen, das kommt äußerst selten vor. Dann meint er pragmatisch, okay Jungs, dann kehren wir jetzt von unserer Spritztour zurück. Kein Wort zu irgendjemand. Den Komm halten wir auch erstmal geheim, bis jemand gefunden ist, dem wir wirklich vertrauen können. Ich kann mir vorstellen, dass in der Schule mittlerweile der Rafe begonnen hat. Ach, Svenedi ist glücklich. Immerhin ist sie ihres Zeichens zweite Hilfskrankenschwester in einer medizinischen Einrichtung für hoffnungslose Fälle. Die fleißige Rubaffe sieht gut gelaunt ihren Dienst weit hinten in der Provinz Lypora, oben im Bergsanatorium Altrosa. Es gibt insgesamt 3 Hilfskrankenschwestern im Altrosa, Svenedi jedoch ist die allererste Schwester Spezies Ruba, welche die Aufnahmeprüfung bestanden hat. Dabei ist sie gerade erst 15 geworden, von Kopf bis Fuß ein stolzer Anblick, wie schick ihre neue weiße Uniform ist. Besonders gefällt ihr die schnittige Kappe mit dem roten Fluss, tralala, gerade putzt sie den Flur, hat einen Stöpsel im Ohr und tänzelt dabei in wohlbekannter Manier. Leise säuseln recht elektronische Klänge aus ihrem Knopf in den Gang, zwischen jedem beschnippt sie mit den Fingern. Svenedi wurde auf dem grünen Lunglemond Trümo geboren und unterrichtet der Heimatwelt alle rüber. Vor einem halben Jahr durfte sie dann hier unten auf dem Rivi im berühmten Sanatorium ein Praktikum beginnen. Sie ist keinesfalls allein. Immerhin versehen wie so oft andere Artgenossen tatkräftig ihren Dienst in der Hausreinigung. Alle Angestellten Spezies Ruba sind in einem schmalen Eckhaus im Seitentrakt hinter dem Hauptgebäude untergebracht. Gern hilft Svenedi auch bei der Putzerei mit, aber sie hat als einzige ihrer Art weiterreichende Befugnisse. Lulalak wie geschnupft piept sie vor sich hin, als plötzlich ihr Komm vibriert. Pflichtgemäß liest sie das Display. Ohlala, das ist aber aufregend. Dr. Jedwig Lippentrof persönlich hat ihr eine Nachricht geschickt. Noch nie hat sie eine Nachricht vom Leiter des Sanatoriums bekommen. Sie soll gleich runter zur Aufnahme kommen, steht da geschrieben. Sofort lässt sie alles stehen und liegen und macht sich neugierig auf den Weg. Es kommt häufig vor, dass Patienten spontan eingeliefert werden. Die moderne Technik macht's dabei möglich, dass bereits ihre Akte bekannt ist. Direkt bei Einlieferung wird also gleich beschlossen, wie mit dem Neuankömmling verfahren wird. Doch irgendwas ist diesmal anders. Das erste, was Svenedi auffällt, ist eine Fremde, eine Jugendliche, die den neuen Pflegefall angebracht hat. Brutal sieht sie aus, fast hässlich. Komisch denkt sie sich, ohne dies jedoch nach außen zu zeigen. Ein schwieriges Unterfangen für eine Ruba, plappern die doch normal alles gleich so raus, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, doch Svenedil ist klug, lernt schnell, dann die Patientin total weggetreten, oder bereits gefügig gemacht, keine Zeit zum Grübeln, denn gerade kommt jedwede Hippentrof angerauscht, er hält seinen Komm in Händen, liest die Patientenbeschreibung durch, aha, noch so persönlich murmelt er, dann wollen wir mal so sopp, gewaltbereit, ungehorsam, aufwiegerisch mit Hang zur Selbstüberschätzung, verschwörerisch, gut, die werden wir schon klein kriegen, Namen erfahrt Kalpan bei, Eltern unbekannt, das ist praktisch, da schau her, aus den Ostprovinzen, ja, die können Ärger machen, die bringen wir gleich runter in die Katakomben, Hilfskrankenschwester, komm mal her, sofort macht sich Svenedi auf den Weg, dann stolpert sie. Die hässliche Knolle hat ihr ein Bein gestellt. Sie johlt, pass auf, wo du hintappst, Lumpchen. Svenedir fängt sich schnell wieder, schaut ihr doch Margot Rottweil entgeistert an. So was ist ihr noch nie passiert. Warum hat die so einen Hass? Dr. Lippentrof ignoriert die Szene. Schwaches Bild. Er hätte auch eingreifen können. So jedoch meint er lapidar unsere neue Patientin. Bring sie gleich runter nach U12, A. Dort wird sie wohl die erste Zeit residieren. Ich kümmere mich später persönlich um sie. Svenedinik klemmt sich hinter die Bahre und schiebt die schlafende Patgarabetsch Abon raus. Neun Kiche Kochgoyamapetsch Abon, da schau her. Wie von Hinlei vorhergesagt, die Szenerie am Alanis hat sich erheblich geändert. Helle Aufregung herrscht vor, aufgrund eines noch nie dagewesenen Ereignisses. Seit den Integrationsgesetzen, vor über 100 Jahren, ist noch nie ein Schüler auf dem Campus angegriffen worden. Geschweige denn sogar entführt. Freilich ist das Alanis-Kollege für angewandte Wissenschaften noch älter, die glorreiche Geschichte reicht insgesamt weit mehr als 1000 Jahre zurück. Ob dort schon solches Verbrechen vorgekommen ist, bedarf Investigation, Regis Factor wüsste dies genauer. Aufgeregt wuchtelt eben dieser gerade rum, der Schuldirektor ist bereits am Ort des Geschehens eingetroffen, samt Chefsekretärin Schabernack in seinem Dunstkreis. Wo bleibt die Kripo? Stößt er hilflos hervor. Hippolyta Schabernack macht eine hilflose Geste. Ganze Trauben Internatsschüler mit fragenden Gesichtern stehen um den Hotspot herum. Hier am Tatort, direkt vor dem Mädchentrakt des Kolleges. Die meisten von ihnen wissen nur, dass irgendwas Schlimmes passiert sein muss. Geschickt reihen sich Hinlei, Mickel und Fienhübsch ein, finden dank Fienhübschs Gelenkigkeit sogar einen Platz in der ersten Reihe. Irgendjemand kommt angestürmt, macht Platz. Aus dem Weg. Ich übernehme das. Hinlei dreht den Kopf. Oh nein, es ist ausgerechnet Liubomir Iliev, der altgediente Lehrer für Militärgeschichte und Hinleis Intimfeind seit Stunde Null. Direkt am Tatort angekommen reißt er ein Stück Papier zuerst in die Luft und hält es dann dem Direktor vor die Nase. Ihr Fektor von Buffere Belkov persönlich. Dieser Ausnahmefall braucht Kompetenz. Ich höchst selbst als Militärexperte werde hier für Klarheit sorgen. Kleinigkeit für meinen Spezialkrisenstab. Diese Jungs haben schon Komplizierteres gelöst. Gespannt greift Regis Factor nach dem Dokument. Seine Stirn runzelt sich. Er weiß sofort, selbst als Direktor des letzten Bollwerks der Freiheit, hat er keine Chance, sich der Doktrin des obersten Generals ihrer Majestät zu widersetzen. Komisch bleibt schon. Wieso Rebelkov persönlich? Was hat das Militär mit einem Kriminalfall zu tun? Sind es die Zeiten? In der Tat, Gefahr liegt über dem Land, und jeder spürt es. So also nickt Regis Liubomir zu, nimmt Hippolyta ins Schlepptau, und entfernt sich von der Szene. Allerdings sei angemerkt, wer denkt, eine vom Kaliber Factor wird so leicht kaltgestellt, der hat sich getäuscht. Sphinisch zit eine massive Schnute. Entgeistert meint ihr Richtung Hinlei diese Gestalt Iliev? Der Leiter suchen? Nein, oh. Hinlei los, investigieren selbst sofort, tada, wir. Voller Tatendrang blickt er seinen besten Freund dabei an. Hinlei erkennt die Brenzlichkeit der Situation und murmelt zurück, zuerst verdünnisieren wir uns. Wenn der alte Sack uns hier sieht, Jasvino, wir nehmen das selbst in die Hand, wie damals. Die Frage ist nur wie. Erinnert mich an irgendwas. Los Jungs, Abflug. Unauffällig, scheinbar teilnahmslos drehen sich Hähnler und Mickel um und verlassen den Schauplatz. Sphinisch jedoch ist überfordert. Er versucht nun gelassen zu schauspielern, obwohl er höchst angespannt ist, was völlig in die Hose geht. Er zuckt mit den Schultern und pfiffelt hilflos dabei. Dazu grinst er abwechselnd und macht seinen berühmten Fragezeichen-Rundmund. Zum Glück belegt Finn Hüsch keine Militärgeschichte, denn gerade eben fällt sogar dem selbstverliebten Elif eine auffällige Gestalt im Augenwinkel auf zu spät. Ab Reihe 2 macht sich der junge Ruba klein und schlängelt sich irgendwie zwischen den Schülern nach draußen. Dort in der Dämmerung sind Hena und Micke bereits in heftiger Diskussion vereint. Zacks, hoppt es Wiener rüber und quackt mit großen Augen Plan, was ist? Stas meint Hinlei, an seine Freunde gewandt, eigentlich ist doch klar, was los ist. Zwei leere Gesichter schauen zurück. Also, überlegt mal, wer ist hier am gesamten Campus Bart Garas beste Freundin? Micke nickt bedächtig, aber Sfin Hüsch denkt scharf nach. Dann grunzt der leise Regina. Vor sich hin, Hinleis Ironie bleibt ihm verschlossen. Der junge Ruba denkt einfach zu geradlinig. Hinlei fährt fort, habt ihr die Rottweil vorhin gesehen? Normalerweise steht die doch am fettesten da, wenn so was ist. Aber kreischt Finn Hüsch unter Strom, jetzt ist auch er auf dem Dampfer genau. Jawohl, Frau Schlau, es ist das. Lösung gelöst. PSSSD flüstert Hinlei, wir sind noch zu nah. Ja, Swinger, ich glaub, wir alle drei wissen's. Aber er macht eine Pause, verdammt. Das erinnert mich alles so sehr an damals, vor 3 Jahren. Deine Tante Rafenoschwi hatte sie doch recht, sinniert Hinlei. Jetzt haben wir dasselbe Problem erneut. Wie beweisen wir im Futteri? Diesmal brauchen wir mehr als Ideen und Aktionismus. Wir benötigen einen Plan. Sfin schreibt sich die Schläfe, Mikkel kratzt sich an der Stirn. Dann meint Hinlei, es ist schon spät. Was sollen wir jetzt noch großartig unternehmen? Aber morgen legen wir los. Er findet wenig Schlaf in dieser Herbstnacht, der junge Prinz zu Westerburg. Bestimmt geht es seinen Freunden, insbesondere Sfin Hüsch, genauso. Der nächste Tag. Die drei treffen sich zum Unterrichtsbeginn. Es gibt zwar einen direkten Weg von Hinleis Quartier rüber zu den Klassenzimmern des Alanes, dennoch wurde vereinbart, nochmal am Tatort vorbeizuschauen. Eine Entscheidung von einschneidender Wichtigkeit. Kurz vor ihrem Eintreffen wird Hinlei von Sfin Hüsch abgelenkt, er schaut rüber. Fragezeichen hoch, 2 Ausdruck im Gesicht, Klappe nach unten, stoppt dieser abrupt. Dann stammelt er ungläubig, was Bartschale aussieht wie, und zeigt mit seinem Finger Richtung Reginas Wund dort gestern. Die angesprochene junge Dame bzw. das in Frage kommende Mädchen erkennt die drei Jungs nun auch. Oh lala. Selbst Hinlei zieht überrascht die Augenbrauen nach oben. Vor ihnen steht tatsächlich eine höchst identische Kopie ihrer Freundin, der jungen Diplomatin Bart Garapetsch Abun. Nur mag sie, naja, etwa 2 Jahre älter sein. Die Ähnlichkeit ist frappierend, aber es gibt auch Unterschiede. Einem Kenner wie Hinlei fallen diese sofort ins Gesicht. Ist Bart Gara trotz all ihrer Kontenanze doch auch des Öfteren ausgelassen? So fehlt letztere Eigenschaft bei ihrer älteren Schwester Kiche Kokoyama augenscheinlich. Freilich kann es auch mit der Entführung zusammenhängen, aber nein, selbst die eigenen Agenten ihres Clans scheinen für sie durchsichtig. Sie hat was Königliches, aber auch Einsames. Eine seltsam abweisende, kühle Aura. Zumindest für Fremde. Sie schreitet auf Hinleis Truppe zu, 2 ihrer schicken Agenten folgen ihr. Sie begrüßt Hinlei mit Handschlag Hallop, ich bin Kiche Kokoyama Pfetsch Abun, Bart Garas ältere Schwester. Ich weiß, wer du bist, junger Prinz. Ex der Clan des Ostens erstaunen allenthalben, es ist Hinlei, der als erster antwortet. Er greift in seine Jackentasche, Hallo Kichiko. Sehr erfreulich kennenzulernen. Hier, Bart Garas, komm. Äußerlich zerstört, Kerl noch intakt. Den haben wir am alten Bahnhof Lübrow gefunden. Auf einem Häuserdach. Fingerabdrücke könnten jedoch schwierig werden. Sfin Hüsch, da er zeigt rüber, dieser winkt Treudehof zurück, ist unschuldig. Danke, Hinlei, Kiche Kokoyama nimmt den Komm und gibt ihn einem ihrer Agenten. Sie sieht den jungen Prinz fragend an, habt ihr sonst noch irgendwas herausgefunden? Diesmal ist jedoch Sfin Hüsch schneller, wie immer kennt er keine Konversationsregeln. Er würde wahrscheinlich vor Königin Hypatia der Ersten persönlich genauso losboltern, gelöst gefunden, alles sofort zusammen. Rottweil, dieser Magottername steckt versteckt dafür bestimmt. Schnappen gefangen, ho. Er verschränkt die Arme, und guckt böse dazu. Mikkel Kiche, Kiche Kokoyama schaut Hinlei fragend ins Gesicht. Dieser deutet seinem vorlauten Freund mit beiden Händen und gespreizten Fingern an, sich etwas zurückzunehmen. Wir haben tatsächlich einen Verdacht, so Hinlei, wir glauben, dass diese Entführung auf das Konto einer Schülerin des Alanis geht. Die zwei Agenten machen einen Schritt davon. Das Problem bei der Sache ist, es handelt sich dabei um Margot Rottweil. Kichikor zieht die Stirn in Falten, dieser Name ist ihr irgendwoher bekannt. Ja, es stimmt leider. Ihre Tante, Helga, ist die persönliche Assistentin von Barbara Belkov. Ihr wisst schon, was das heißt, nehme ich an. Im Endeffekt könnte es hierauf gehen, bis zu meiner Großtante Hinlei stockt, dann meint er nein, das ist Spekulation. Kichikokuyama Pechabun hält sich die Hand vor ihre geschlossenen Augen, dann entgegnet sie bedächtig, Rebelkov ist eine harte Nuss. Selbst für mich und unseren Clan. Wir, die alten Familien des Ostens, sind seit 1500 Jahren im Reich der Krone. Es war Hexberos von Westarp, der die Welt vereinte. Rebelkov steht nah am Zenit der Macht. Wir müssen da aufpassen. Regis Fekta hat mich gestern bei seinem Anruf schon auf Ähnliches vorbereitet. Diesen Elif knöpfen wir uns trotzdem vor. So ungeschickt wie der ist, vielleicht bringt's ein Quäntchen Information. Bart Karas Schwester wendet sich nun direkt an Hinlei. Danke Hinlei. Du hast uns sehr geholfen. Ich weiß, dass du dich selbst auf die Suche machen wirst, und ich bin dir dankbar dafür. Jetzt tauschen wir erstmal unsere Nummern aus. Wir alle vier. Ein paar Klicks später ist das Netzwerk hin zu Patkaras großer Schwester aufgebaut. Sie verabschiedet sich von allen drei mit ausgestreckter Hand. Danach begibt sie sich zielstrebig rüber Richtung Schulgebäude. Ihre eleganten Mitarbeiter folgen lautlos. Elf auf eigene Faust fast könnte man meinen. Sie stehen nun etwas verlassen rum, unsere drei Helden. Doch zum Glück, es gibt dann noch den bestens bekannten Fienhüsch Galaktik. Er fängt sich als erstes bestimmt, also es ist richtig. Tatsächlich, mir. Hinlei, wann geht's los zu Nebswo? Tatkräftig klatscht er in die Hände. Zwei große Augen und ein Strahlgesicht sehen seinen besten Freund, den jungen Rädelsführer zu Westerburg, fragend an. Svino steht unter Strom und ist zu allem bereit. Klar suchen wir unsere Freundin, meint Hinlei bestimmt, aber jetzt wäre ich erstmal für Ratschläge dankbar, wie wir das anstellen. Wohl war, wie setzt man die gewonnenen Erkenntnisse und Daten sinnvoll in die Tat um? Der junge Ruba verzerrt daraufhin sein Antlitz und verfärbt sich etwas Richtung Lila, ein klares Zeichen, dass er sich nach Kräften seinen Kopf zerbricht. Nach jedem seiner Pus ist jedoch klar, dass er keine zündende Idee findet. Auch Junior-Telematiker Mikkel Silva, der sonst immer was Brauchbares beisteuert, murmelt lediglich, warten ist auf jeden Fall das Schlechteste, er zückt seinen Com. Schon wieder eine SMS vom Tunnel Gamma I, von seinem Boss, Nialinesu. Ich glaube, brummt Mikkel, deshalb es ist am besten, wenn ich mich mal wieder auf der Arbeit sehen lasse. Gibt anscheinend viel zu tun. Außerdem, er macht eine Pause, vielleicht findet der gute alte Nialias von oben. Superglas klarkommen mit wir. Jubiliert sofort jemand Bestimmtes. Doch Mikkel wiegelt ab. Er schüttelt den Kopf, ihr kennt doch meinen Chef. Der ist leicht, wie soll ich es am besten formulieren? Überanstrengt, hat am liebsten nur seine Rechner um sich. Ihr könnt aber nachkommen. Ich werde den Meister aller Hacks mal vorsichtig auf Besuch vorbereiten. Ist immerhin schon 3 Jahre her. Bin mir aber sicher, er kennt zumindest dich noch, Svino Galaktik. Eine Mischung aus Stolz und Peinlichkeit ist in Svinenys Gesicht zu erkennen. Auch heute ist sein Clip auf manchen Sites noch gefragt, auch wenn er längst aus dem Scherz verschwunden ist. Außerdem, warum soll er sich für seine Performance von damals schämen? War doch der Hit, zu jener Zeit. Also ist das beschlossene Sache. Mikkel haut vom Fleck weg ab. Vorbilder hat er eh noch nie zum Lernen gebraucht. So sind Einzelgänge eben. Hinlei und Fienhüsch machen sich rüber in den Schultrakt. Geschichte der Emil steht auf dem Programm, schon bald, in einer halben Stunde. Beide wissen, dass es sich um ein lockeres Multispezies-Wahlfach handelt. genau das Richtige jetzt. Gleichzeitig wird es das erste Wiedersehen mit Hixio Park, ihrem alten Interregionskommunikationslehrer. Woje, normalerweise würden sie da zu dritt einlaufen, wie damals, aber jemand Wichtiges fehlt leider. 30 Minuten später Getuschel auch hier im bunten Haufen. Genau wie vor 3 Jahren wird der Kurs wieder von einigen Ruba und Emits besucht. Die Militärtechnik-Fraktion, Heralds und Konsorten, fehlt selbstverständlich. Hixio Park, mittlerweile 153 Meridianjahre alt, und damit ein Veteran, selbst für Emit-Maßstäbe, ist überfordert. KRK, PTRR, RCKLK, TSTP schnalzt er. Seine kurzen Reptilienarme halten ein Taschentuch fest. Manchmal tupft er sich damit ab. Er rumst hinter sein Pult. Das Gemurmel nimmt dadurch noch mehr zu. Schließlich krächzt er nur hervor, dass alle Schüler die ersten 2 Kapitel des Unterrichtsbuches, sprich Viacom, lesen sollen. Dies kommt Hinleit und seinem besten Freund gelegen. Bleibt doch so mehr Zeit zum Nachdenken. Hoffentlich hat Mikkel Erfolg, murmelt der erstere ja, oh, hat er tuschelt der zweite zurück. Auch das stärkste Aussehen eines Plans braucht Strategie, oder zumindest eine zündende Idee, und genau die fehlt. So ist nach der Doppelstunde der Kopf zwar zerbrochen, allerdings ohne greifbares Ergebnis. Beide, sowohl Svino als auch Hinlei haben jetzt keinen Bock mehr auf weitere Fächer. Hixio war gerade so auszuhalten, aber jetzt Militärtechnik ohne seinen Freund, aber dafür mit der anderen Gang? Niemals. Bleibt nur die Alternative abhängen in der Kantine, oder rüberschlurfen in den Wohncampus. Aber gerade im Speisesaal würden sie wohl von Fragen neugieriger Jahrgangsgenossen gelöchert werden, deshalb ziehen sie sich nur einen Snack aus dem Automaten. Etwas gefrustet schleichen sie dann zusammen nach drüben, Richtung Zimmer. Hinleis Kom vibriert, sofort sieht er nach. Ja, genau das hat er gebraucht, eine SMS von Mikkel. Njal hätte da was gefunden, ist zu lesen. Er soll doch demnächst mal den Wesplei anschüren. Hinlei blinzelt auf der Stelle, bin auf dem Weg rein und raunt Richtung Wien heute schon was vor. Wieder mal Lust auf ein bissel Telematik. Neugierig schaut ihn sein bester Freund an. Tatkraft blitzt aus seinen Augen. Hinlei sieht das und strahlt ja Svino. Es geht wieder los. Ja, rufbar, krächzt der junge Ruber zurück. Dann spinnten beide raus zum Rocktalplatz des Alanis. Oh Backe, Hinlei. Unmöglich vorherzusehen, und doch so war ein Riesenfehler. Genau auf diesen Schritt haben deine Feinde nur gewartet. 12 Wesplein in Gefahr startklar in der Mittagssonne auf dem Parkplatz des Alanis, glänzt er ihm bereits von weitem entgegen, ihr Wesplei, hält zahlreiche Abenteuer, inklusive der geglückten Aktion vor genau 3 Jahren. Hinlei drückt den Knopf, die beiden vorderen Cockpits springen auf, Svino überholt, zack ein waghalsiger Sprung mit Salto. Und schon landet der drahtige Ruber auf seinem Platz hinter der Pilotenkabine. Rasch klettert der junge Prinz rein und verkabelt seinen Komm mit der Bordelektronik. Er drückt den Turbknopf, somit ist die Route rauf zum Spazierturb programmiert. Alles normal bis dato. Weit gefehlt. Eine Kette von Ereignissen wird gerade in Bewegung gesetzt, etwa 500 Meter entfernt, im Militärtechnik-Trakt des Alanis. Vibriert exakt zu diesem Zeitpunkt der Komm des einzigen Sohns der Regentin eines 2-Sterne-Systems. Die geheimen Wanzen am Wesplei haben angeschlagen. Eine Route rauf zum Turb ist der Zeitpunkt zum Einschreiten. Prinz Herold von Westarp nickt seinem Freund Kackball Gorzelska zu. Herold meldet sich anschließend kurz und zeigt zum Ausgang. Sein Lehrer Ljubomir Elif wedelt daraufhin mit eleganter Geste Richtung Türe. Er nickt kurz und gewichtig dabei. Die beiden Jungs verlassen so relativ unspektakulär das Klassenzimmer. Herolds Rocktar der Nagel 9 Stax 2 Klasse. parkt entgegen Hähnleis Wesblei auf dem Lehrerplatz des Alanis in einer anderen Ecke der Schule. Auch Harold und sein Kumpan sind in Eile. Möglichst schnell rein und rauf. Aber Harold hat noch andere Helfer. Die sind bereits im Orbit. An Bord des Wesblei ist er, weil die Stimmung gelöst. Die Ereignisse am Alanis bleiben ihnen verschlossen. Hähnlei hat mittlerweile die Route zum Ringbeschleuniger-Tunnel Gamma I geschaltet. Bald kommen sie an ihren geoststationär geparkten Dorp. Dann noch schnell verdrahten, und es wird ein Wiedersehen mit Njal Lenese geben. Weit gefehlt Hähnlei. Selbstredend ist Prinz Harold von Westarp in die Entführung Bad Garafetch-Abons eingeweiht. Eine eventuelle Rettungsaktion seines Gegenspielers ist aber eingeplant. Mehr noch, er hat bereits darauf gewartet. Rebelkovs beste Raumfahrttechniker haben in einer Nacht- und Nebelaktion das Navi des Wesblei angezapft. Jede Bewegung kann seither verfolgt werden. Hähnlei und Finch bewegen sich inzwischen mit Reisegeschwindigkeit hin zum Gamma I. Alles nominal. Bis auf einmal die Kollisionsleuchte blinkt. Was soll das? Hier draußen. Irgendwas ist oberfaul. Hähnlei schaut sich um. Auch sein Copilot reißt aufgeregt den Kopf in alle Richtungen. Wo kommen die auf einmal her? An beiden Flanken nähern sich gefährlich aussehende Milroktage des Verteidigungsministeriums. Mit denen ist wenig zu spaßen. Hähnlei weiß, dass sie Laserwaffen an Bord haben. Militärtechnik sei Dank. Seine Befürchtungen bestätigen sich. Eine ankommende Transmission wird angezeigt. Hähnlei drückt den Knopf unautorisierter Stacks. Sofort stoppen. Ziel ist eine gesperrte Mil-Hochsicherheitszone. Sofort umkehren, oder wir eröffnen das Feuer auf die Antriebssysteme. Wer spricht da? Antwortet Hähnlei und verringert tatsächlich die Geschwindigkeit. Seit wann ist der Tunnel Gamma I für Besucher gesperrt? Statt einer Antwort sieht Hähnlei nur einen Grillenblitz recht nah, zu nah, an seinem Cockpit vorbeischießen. Diese Hochenergielaser bringen jede Legierung zum Schmelzen. Hähnlei bleibt deshalb nur die Wahl, wie gefordert, zu stoppen. Ängstlich sieht sich Finch auf seinem Logenplatz um. Die nächste Ansage kommt prompt unautorisierter Stacks. Warten Sie in dieser Position auf das Eintreffen der Exekutive. Die Exekutive denkt sich Hähnlei, wer soll denn das sein? Er will gerade was antworten, als diese Instanz bereits in voller Pracht auftaucht. Harold erscheint mit seinem imposanten Stacks 2 Rokta auf der Bildfläche. An Bord ist man bester Stimmung, die ärgern wir ein bisschen, meint Harold vergnügt. Kakpa grinst und bellt in die Kommunikationsanlage unautorisierter Stacks. Weiter Flug verboten. Folgen Sie uns zur genauen Vernehmung auf den Mil-Stützpunkt Lyporoka 1. Derweil entfernen sich die wirklich gefährlichen Regierungsschiffe. Hähnlei beobachtet dies mit Erstaunen. Widerstand regt sich in ihm. Die Kampfschiffe haben ihre Aufgabe erfüllt. Ein Scharmützel hier im Orbit des Triwe, in dem noch dazu ein Westerburg getötet wird, ist undenkbar. Dieses Szenario ist absurd. Direkter offener Krieg wäre die Folge. Rebelkovs Milroktas waren gerufen worden, um Hähnlei abzufangen. Harold allein soll sich um den weiteren Verlauf der Aktion Denkzettel kümmern, erste strategische Erfahrungen sammeln. Die Frage ist jetzt, wie weit wird er gehen? Im Raum kann man unliebsame Gegner auf andere Art und Weise loswerden. 13 Punkt ohne Wiederkehr spricht wer da? Quackt diesmal Finch in sein Mikro. Die Antwort folgt sofort ein Blendstrahl direkt ins Cockpit. Hähnlei reicht's jetzt bis zum Hals, er reibt sich die Augen. Auch wenn sie das mit Njal Lenese heute vergessen können, so bleibt immer noch die Flucht. Wesblei ist wendig, und Hähnlei ein ausgezeichneter Pilot. Er schnallt sich an. Doch auch Harold ist bereits im Ratio-Modus. Er wartet nur auf die erste Aktion seines Gegners. Da. Hähnlei taucht ab, versucht an Harold vorbei wieder zurück Richtung Triwe zu gelangen. Dieser reißt sein Schiff herum. Wohl spät jagt er hinter seiner Beute her.

So ein Spaziertrupp ist ein toller Antrieb. Tatsächlich sind beide dem unbewohnten Gasriesen deutlich näher als dem äußersten besiedelten Planeten, dem wasserbedeckten X, Heimat der Emit. Schließlich lässt sich Harold zurückfallen. Hinlei bemerkt dies sofort. Mehrere Dinge sind somit klar. Erstens, Harold hat aus irgendwelchen Gründen mehr Sprit an Bord. Zweitens, der X ist unerreichbar. Harold versperrt den Weg, mit unbekannt mehr Reichweite. Ausweichmanöver. Vergessen. Braucht zu viel Energie. Außerdem und viel gewichtiger dazu, könnten Harolds Freunde nochmal auftauchen bzw. andere direkt vom Wasserplaneten angefunkt werden. Hinlei fasst den Entschluss raus zum Atip, tief in das Planetensystem des Ra. Sobald Harolds Störsende abklingt, wird ein Notruf abgesetzt. Er weiß auch schon genau, zu wem Kichikokuyama Pfetsch Abun. Da, es passiert, Harold stoppt, Impuls null und wartet. Argwöhnisch betrachtet Hinlei seinen Komm. Immer noch kein Netz. Harolds Schiff verschwindet vom Schirm. Jetzt müssen wir doch langsam wieder Verbindung bekommen, murmelt er fassungslos. Leider liegt Prinz Hinlei mit dieser Annahme falsch. Harold hat den guten alten Wesplei von seinen besten Spezialisten sabotieren lassen. Schon direkt beim ersten Zusammentreffen im Orbit des Triwe hat er dann Limok die Telekommunikationsanlage seines Gegners kaltgestellt. Jegliche externe Verbindung ist seither unmöglich. Harold von Westarp hat somit seine Tauglichkeit bewiesen, auf äußerst clevere Art und Weise hat er einen Kontrahenten ausgeschaltet. Du bist allein in Dipschwarze, junger Prinz. 14 Exil, lieber Svenor, ich glaube, wir haben ein Problem, dämmert es Hinlei in seinem Pilotensitz, hier, weit draußen im interplanetarischen Raum des Ra-Systems. Die inneren Planeten sind verschwunden, der Bogen hin zum Atip war zu stark. Stattdessen liegt der erste Gasriese des Systems nun groß und mächtig vor ihnen. Wenig erforscht ist er, eventuell sogar uninteressant für die Geophysiker, was will man auch schon dort? Der Kern ist unerreichbar. Metallischen Wasserstoff zu durchfliegen ist auf lange Sicht technisch unmöglich. Es gibt Festkörpertrabanden, die ihn begleiten, 32 an der Zahl. Der bekannteste und gleichzeitig am besten erforschte davon ist der kleine Mond Lu. Dieser ist kein Unbekannter für die Menschen des Triwe. Auf ihm gibt es seit 300 Jahren bereits eine unbemannte geologische Station. Sphinisch ist zwischen Hoffen und Bangen zumute. Auf der einen Seite ist er froh, den erfahrenen Piloten Hinlei an seiner Seite zu haben, auf der anderen muss sich selbst dieser Draufgänger der Physik geschlagen geben. Ohne Sprit gehen bald die Lichter aus. Das Kommunikationsproblem muss deshalb behoben werden. Hinlei ist verzweifelt. Die Komm meldet einen Fehler nach dem anderen. Irgendjemand hat hier ganze Arbeit geleistet. Svenor, unsere gesamte externe Kommunikation ist abgestürzt. Wir sind mehr Komet als Schiff im Moment. Die einzige Chance ist der Wu. Der steht sogar derzeit recht günstig. Entschlossen setzt Hinlei einen Kurs. Der zweitäußerste Mond des Atip ist recht einfach anzufliegen, auch deshalb wurde er als letzter Außenposten des Ra-Systems gewählt. Bald erscheint er, kalt und grau. Hinlei programmiert eine Umlaufbahn. Sobald sie sich in Rotation befinden, wird er den Impulsantrieb runterfahren. Die Szenerie ist gespenstisch mit fast leerem Tank, unbemerkt, allein in der schwarzen Nacht. Nur der Computer zeigt die Lokalzeit der Triwe. Hier draußen im Land ohne Gegenwart gibt es keine solche. Wesplei scannt die Oberfläche des Trabanten. Ankommende Transmissionen können zum Glück noch verarbeitet werden. Das Schiff sucht nach den Signalen der Station. Irgendwann muss die sich doch verraten. Hinlei und Svenor kreisen bereits mehr als 30 Minuten um den Steinball unter ihnen. Immer noch keine Lebenszeichen. Wurde die Station aufgegeben? Da. Eine schwache Eingangssignatur. Seltsam, Wobot, leise aber immerhin. Was das wohl soll? Außerdem sind die Koordinaten endlich klar. Hinlei setzt den finalen Kurs. Alles auf eine Karte. Wenn sie unten heil ankommen, sind sie pleite. Erneutes Aufsteigen? Unmöglich. Hinlei dreht sich um. Okay, Svenor. Jetzt werden wir diese Station mal auseinandernehmen. Ein bisschen was von Telematik verstehe ich auch. Er macht eine Pause. Ich hätte trotzdem mehr auf Mikkel hören sollen. Der kann gut erklären, sinniert er weiter. Sphinisch, ungewohnt wortkarg, murmelt kraftlos zurück drauf zu Okay los wir. Leise ist er geworden, ausgepurt. Etwas Neues ist passiert, der mutige Ruber hat fast seine gesamte Hoffnung verloren. Hinlei versucht seinen besten Freund aufzumuntern, Kopf hoch, Swinger. Wir rufen Kichikor an, dann warten wir, bis wir abgeholt werden. Unsere Vorräte sind gut bestückt. Wesplei geht in den Landeanflug. Auch wenn der Ra derzeit im Rücken steht, es also leidlich Tag ist auf dieser Seite des Mondes, so sind keine Lichter zu erkennen. Alles dunkel auf der Oberfläche. Immer tiefer sinken sie, die Zielkoordinaten sind nun bald erreicht. Hinlei sieht sich um. Irgendwas Undefiniertes meint er zu erkennen, bevor die Bordelektronik den Landevorgang einleitet. Ein weiteres, vielleicht letztes Mal stellt sich ihr treues Raumschiff auf und landet turbgetrieben in der Nullatmosphäre des kalten unbewohnten Wu. 15 Wu-Bootraumanzüge angezogen. Hinlei drückt den Knopf, die Sitze fahren ein. Er und Swine rutschen hinter in den Laderaum des eleganten Schiffes. Hier am Boden des Wesplei ist neben der Sozialkabine auch noch beachtlich Platz für wichtige Notausrüstung. Hinlei drückt einen Knopf, und zwei seltsam geformte Würfel fallen heraus. Ein weiterer Knopfdruck und die modernen luftgepufferten Titan-Carbon-Doppelkameraraumanzüge entfalten sich. Sobald wir drin sind, füllen wir den Puffer, meint Hinlei in Richtung seines treuen Mitstreiters. Dann befestigen wir uns gegenseitig die Sauerstoffpatronen hinten. Svenor nickt, er ist nun wieder voll bei der Stange. Keine Spur mehr von seinem Durchhänger eben. Er ist bereit, zusammen mit Hinlei diese Sache bis zu jeglichem Ende durchzustehen. Sobald wir atmen können, dekomprimiere ich die Kabinenluft in den Bordvorrat und wir zwei Hübschen hüpfen raus. Gesagt, getan. Zwei Astronauten stehen bereit. Hinlei betätigt seinen Komm. Das hinterste Cockpit des Wesplei springt auf. So geschieht es, dass Prinz Hinlei zu Westerburg und der erste Ruber des Trümer, Sphinisch, die Oberfläche des alten Wu im Orbit des Gasriesen Atip im Zentrum des Ra-Systems betreten. Hinlei sieht sich um, da vorne ist sie, ja, unsere Station. Eine alte Fahne mit dem Wappen derer von Westarp ist zu erkennen. Weiter hinten sind noch ein oder zwei metallische Verschläge zu erkennen. Das soll alles sein. Na schön, Swinger, wir haben keine Wahl, vorwärts. Gleich darauf ist das erste Gebäude erreicht. Nullatmosphäre. Kalt und tot. Hinlei öffnet die Tür. Alles dunkel. Im Helmlicht erkennt er keinerlei Kommunikationseinrichtungen. Nur antiquierte Elektronikschrott am Boden ist zu sehen. Ansonsten ist die Bude total verlassen. Aber noch ist Hoffnung. Weiter zur zweiten Hütte. Die sieht mindestens genauso verwahrlost aus, denkt sich Hinlei, dann bekommt er plötzlich ein Signal in seinen Helm, wieder dieses Wobot. Was soll das? 2 Meter weiter steht Sphinisch entgeistert in der Landschaft rum und schaut auf diesen. Ja, was ist das genau? Ein Roboter? In dieser Form. Unter normalen Umständen wäre die Erscheinung fast schon zum Lachen. Vor ihnen steht auf seinen 2 Rollketten eine Metallmaschine in ihrer uralten Pracht. Es ist eine seltsame Erscheinung mit Stummelarmen aus Stahl rechts und links. Hinter ihr, und seitlich davon, sind Solarzellen ausgebreitet, saugen verzweifelt nach dem bisschen Energie des Rahi am kurzen Tag des Wu. Auf den Rumpf haben sie ihm etwas Kopfähnliches gezimmert. Kameras sollen wohl Augen imitieren. Wieder ist dieses Wobot im Helm zu hören. Auch wenn Hinlei sich noch nie in seinem gesamten Leben so sehr über einen Blechgesellen gefreut hat wie über diesen Wobot, so weiß er doch, nun wird's kompliziert. Wie um alles in der Welt soll man mit dieser verstaubten Maschine kommunizieren? Was macht ihr hier? Hinlei blättert in seinem Komm nach den alten Kommunikationsprotokollen. Schließlich findet er einen, der passen könnte. Infrarotkommunikation zu einem uralten Staubsauger der Ruba-Klasse. Tatsächlich, ein ähnliches Gerät, IT-Wobot, wird gefunden. Hinlei stellt eine Verbindungsanfrage. Wobot hört krächzt eine Computerstimme in Hinleis und Sphinisches Ohr, denn alles, was Hinlei hört, bekommt auch der junge Ruba durchgestellt. Wer bist du? Fragt Hinlei. Regungslos antwortet die Maschine. Wobot versieht seinen Dienst. Wetterdaten sammeln, abspeichern, aufbewahren. Letzte Kommunikation mit den Herstellern vor T1,5761HOCH8 Sekunden. Dienstantritt vor T7,5619HOCH8 Sekunden. auf Linnenspeicher reichen noch T0,9213 HOCH 9 Sekunden. Danach Philo Überschreibungsmodus. Kannst du die Hersteller auf dem Triwi kontaktieren? Fragt Hyundai hoffnungsvoll. Boot überlegt, selbstverständlich ohne jegliche äußere Regung. Dann krächzt er wieder nein, unmöglich. Energieproblem. Nur lokale Transmission möglich. Infrarotschalte zieht zu viel Energie. Schnell rückt seine Achse um 1 Zentimeter nach rechts, er steht somit wieder optimal im spärlichen Licht. Hyundai, der Verzweiflung nahe, stellt eine letzte Frage. Ist noch ein System außer dir hier aktiv? Nein, Wobot ist die Station. Wobot ist aktiv seit T7,5619 HOCH 8 Sekunden. Offline-Sammeldaten können abgeholt werden. Hyundai lässt die Schultern hängen, er resigniert. Sphinx geht in die Knie. Was für eine Enttäuschung. Alles aus. Das Ende der Abenteuer. Nie mehr ein Wiedersehen mit Bart Garapetschabun. Was bleibt noch zu tun? Zurück zum Wesplan und die letzten Tage in völliger Schwermut und Abgeschiedenheit irgendwie rumbringen. So ein Ende hat kein junger Mensch verdient. Das wünscht man niemanden. Es sieht tatsächlich so aus, als ob alles Gute aus der Welt verschwunden ist. Hier in der zeitlosen Büste des Wu, im Exil, entscheidet sich also das Schicksal des jungen Prinzen zu Westerburg. 16 schwarze Nullen, der grelle Blitz zieht über die Oberfläche. Wobot erhält ein Energieflash. Er rattert Wobot am laufenden Band. Hyundai schaltet ihn auf Sturm. Was war das? Ein Schiff? Schnell war es. Zu schnell. Kein Impulsantrieb ist dazu in der Lage. Da hinten hängt es nun. Es packt. Ein winziges Licht im Raum. Ohne zu überlegen sprintet Hyundai los. Das Unmögliche passiert, selbst Zwine hat Probleme mitzuhalten. Er springt ins Cockpit. Schaltet alle Lichter an. Greift sich den Laserpointer und zielt. Er funkt los. Sphinx vollführt am Boden akrobatische Übungen. Er wedelt seinen Rubakom, der auf weiß geschaltet ist. Um jeden Preis wollen sie die Aufmerksamkeit des seltsamen Besuchers erregen. Bisher jedoch ohne Erfolg. Die einzig ankommende Nachricht im Helmdisplay ist immer noch die des guten alten Wobot. Ist wer das wohl? Gluckst Sphinx zwischen einem seiner Hüpfer unten hervor. Hyundai schaltet derweil alle Lichter des Wesplay gleichzeitig aus und wieder ein. Irgendwann müssen dem Neuankömmling seine Bemühungen doch auffallen. Immer noch keine Regung oben im Orbit des Wu. Da. Plötzlich friert Sphinx in seinen Bewegungen ein. Er kneift seine Augen zusammen. Jetzt erkennt es Hyundai auch. Es sieht so aus, als ob sich ein Pixel aus dem Schiff gelöst hat und hinunterjagt. Der junge Prinz steigt aus seinem Cockpit und gesellt sich zu seinem besten Freund. Das Empfangskomitee Wu steht somit parat. Mit enormer Geschwindigkeit, dennoch leicht und elegant, kommt der Besucher angesegelt. Hyundais Herz schlägt bis zum Hals. Keine 2 Minuten später hat sie der mysteriöse Reisende erreicht. Er leitet die Landung ein, setzt etwa 10 Meter entfernt auf dem Wu auf. Was trägt er nur für einen seltsamen Raketenanzug? Noch nie hat Hyundai einen vergleichbaren gesehen. Sieht futuristisch aus. Der Fremde schlurft derweil auf die beiden zu. Selbst hier auf dem leichten Wu hebt er dabei seine Füße nur minimal vom Boden ab. Eine beachtliche Leistung. Nun also steht der junge Mann uns von beiden Helden gegenüber. Er sieht wirklich fast unglaublich jugendlich aus für einen Raumreisenden, mag so um die 17 Jahre alt sein. Außerdem ist bereits nach einer Sekunde klar, dass er äußerst sympathisch rüberkommt. Der hat was, definitiv. Hyundai fängt sich als erster, wer bist du? Fragt er. Der Neuankömmling scannt derweil die Gegend inklusive der 2 Gestrandeten. Dann beginnt er gestattend Prof. Dr. Achille Koreche, meines Zeichens Physiker, Tor der Moving Schwarze Nulling Division des Stranger Energiepropulsion Lab, direkter Angestellter Ihrer Majestät höchstpersönlich, obwohl ich Politik verachte, grausamer Pöbel. Hyundai und Sphinx fällt die Kinnlade runter. Achille fährt fort, da sind wir doch schon gleich beim Thema. Schwarze Nulling. Nur wie sollen wir das bewerkstelligen? Zufällig befinde ich mich gerade auf einem solchen Testflug. Wiener versteht kein Wort von dem Kauderwelsch. Achille rührt das wenig schwarze Nulling,

ist nämlich öfters an ihrem Arbeitsplatz anzutreffen. Die junge Ruba hatte gedacht, mit der Einlieferung der schlafenden Kranken wäre das erledigt, doch weit gefehlt. Margot Rottweil schikaniert die arme Svenedi so gut es eben geht. Das ist nur für sie. Bis zu diesem seltsamen Ereignis war sie bei allen sehr beliebt. Jetzt hat sich die eine oder andere Kollegin jedoch von ihr abgewendet. Zum Glück kann man auf solche Figuren getrost verzichten. Trotzdem nervt es irgendwie, und Svenedi die Schlaue geht der grässlichen Margot deshalb so gut es geht aus dem Weg. Wenn diese Umstände auch bedrückend sind, und es ihr obendrein klar ist, dass man sich am besten raushält, so ist sie doch neugierig, wie es ihrer neuen Patientin Nafat Kaiban beigeht. Leider ist es schwierig, an sie heranzukommen. Zumindest allein. Meist ist ein Doktor dabei, und in Zimmer U12 an Nafat Kaiban beibekommt anscheinend Infusionen unbekannter Art. Als Hilfskrankenschwester darf sie dann allerhöchstens die Flaschen wechseln. Manchmal ist auch die hässliche Margot Rottweil anwesend. Keine Gelegenheit lässt diese aus, die arme Svenedi zu striezen, vor Doktor Jedwed Lippendroh lächerlich zu machen. Heute ist Svenedi zur Nachtschicht eingeteilt. Die Hilfsschwester mag den nächtlichen Rundgang. Normalerweise ist auch immer alles ruhig. Am Tage geht es hektischer zu. Ohne ins Detail gehen zu wollen, dort verursacht das Patientengeschäft erheblich mehr Anstrengung. Mit einem Knopf im Ohr tänzelt die junge Ruba durch die Flure. Elektronisches Bliebblub säuselt leise in den Gang. Die Kontrollleuchten der Zimmer sind auf grün. Noch schnell das Untergeschoss kontrollieren, und dann erstmal eine wohlverdiente Pause. Ihr Komsut. Das ist recht ungewöhnlich. Ein Arzt bei ihrer Hauptpatientin Kaiban bei. Um diese Uhrzeit? Die Hilfskrankenschwester beschleunigt ihre Schritte. Hör, was los da ist, denkt sich Svenedi beim Betreten der Katakomben unter dem Alanis. Es brennt tatsächlich Licht im Flur, obwohl hier unten nur zwei Patientinnen untergebracht sind. Nafat Kaiban bei, und diese ominöse Rose Sopor. Eine sehr verschlossene junge Frau mit gallrasiertem Schädel. Noch nie hat Svenedi diese seltsame Insassin auch nur ein Wort reden hören. Eigentlich hat sie bisher noch nie irgendetwas mit der zu tun gehabt. Sie weiß lediglich, dass sie hier unten haust. Tatsächlich. Zwei Lampen brennen vor Nafats Tür. Dies ist untrügerisch ein Zeichen dafür, dass sich eine weitere Person drin befindet. Aber der automatische Wärmescanner schaltet bei jedem beliebigen Besucher das Orangelicht draußen an. Ist es wirklich ein Arzt? Leider sind die Türen massiv und undurchsichtig. Svenedi ist neugierig. Ihr kaum authentifiziert, Nafat ist zudem ihre primäre Patientin, also fasst sie einen Entschluss und betritt den Raum. Was sie dort erwartet, verschlägt ihr jedoch die Sprache. Von wegen Onkel Doktor. Der Besucher ist niemand andere als Margot Rottweil. In der einen Hand hält sie eine Flasche, in der anderen einen weißen Knoll. Margot fährt herum. Als sie Svenedi erkennt, brüllt sie raus: Hier, blödes Schwein. Sonst prügel ich dich durchs Haus. Hau bloß ab, oder ich sorg dafür, dass du entlassen wirst. Svenedi zuckt zusammen, kuscht und zippt quasi im Reflex die Tür hinter sich zu. Draußen flüchtet sie mit einem gewaltigen Satz um die Ecke ins Treppenhaus. Aber dort verharrt sie. Die Tür U12A öffnet sich. Margot checkt, ob die Luft rein ist. Augenscheinlich ist sie es. Die junge Rottweil ist sich siegesgewiss. Doch Svenedi ist alles andere als verschwunden oder eingeschüchtert. Sie schleicht zurück und quetscht sich vor die Tür. Dort beginnt sie zu lauschen. Drin knurrt Margot hasserfüllt vor sich hin. Leise dringen folgende Worte in das empfindliche Ohr der Hilfskrankenschwester: Viel zu lasch, dieser Herr Doktor. Diesmal hat mir Elif genug mitgegeben. Ich mach dich platt, Patch Abon. Jetzt und hier. 19 Flucht aus U12A. Svenedi erschrickt. Wie vom Blitz getroffen springt sie in das Krankenzimmer. Margot Rottweil steht bereits am Feldbett der schlafenden Bartgara Patch Abon. Svenedi versteht. Margot reißt ihren Kopf herum. Entsetzen steht ihr ins Gesicht geschrieben. Sie versucht anzugreifen, doch Svenedi ist schneller. Sie entreißt Margot ihren Wattebausch und drückt ihn über ihre Nase und ihren Mund. Svenedi verkrampft in Schockstarre. Sie lässt erst wieder los, wenn ihre Gegnerin ausgeschaltet ist. Margot Rottweil droht zu ersticken. Mit aller Gewalt saugt sie das Gift aus dem Schwarm somit in ihre Lungen. Ein letztes Aufbäumen, dann erschlafft sie und sackt zu Boden. Noch immer presst Svenneli ihre Hand auf das, was einmal Margot Rottweil war. So grausam es sich anhören mag, ihr Tod war unabdingbar notwendig. Nie im Leben hätte sie aufgehört, Bart Gara Fetch-Abo nachzustellen. Entweder stirbt Margot oder Bart Gara. So war es vorgegeben, seit dem ersten Zusammentreffen der beiden vor 3 Jahren in der Jahrgangsstufe 1 des noblen Alanis-Kollege Lüperer. Die schockierte Ruba sondiert die Lage, was nun? Es gibt nur eine Möglichkeit, Svenneli entstöpselt die schlafende Pratkara und legt sie sanft am Boden ab. Danach wuchtet sie die Tüte auf die Bahre und bedeckt sie vollständig mit den Lagen. Geschickt schnappt sie sich nun Pratkara Fetch Abon und legt sie sich über den Rücken. Im Huckepack verlässt sie mit ihrer schlafenden Patientin den Raum. Schnell raus, um die Ecke, hoch, hinaus ins Freie und dann einfach nur weg. Richtung Egal. Halt, auf keinen Fall runter ins Tal. Nein, weiter hinter in die Berge müssen sie. Raus in die freie Natur. So ist's beschlossen. Ihre ungeheuerliche Flucht aus dem renommierten Bergsanatorium Aldrosa hat just in diesem Moment, mitten in einer sternenklaren Herbstnacht, begonnen. 20 seltsames Reisen, auch wenn sich manche Ereignisse mit Lichtgeschwindigkeit verbreiten. Der kleine Mond Wu des Gasriesen Atib im Zentrum des Ra-Systems ist so ziemlich der letzte Ort, an den man von Geschehnissen in einem entfernten Bergsanatorium Wind bekommt. Nein, hier auf dem alten Wu geht alles seinen normalen Gang. Ein ganz bestimmter Physiker kümmert sich um seinen neuesten Freund. Hinlei und Sphin hübsch beäugen sich. Hinlei macht eine anerkennende Miene. Unsere beiden Helden sind ratlos. Sie haben keine Ahnung, wieso etwas möglich ist. Trotz ihrer Zweifel hat es Achille Gorichi nämlich mittlerweile geschafft, die alten Offline-Daten des treuen Wetterbeobachters in seinen Com zu übertragen und gleichzeitig die betagten Speichereinheiten zu resetten. Wobot kann also mindestens 300 Jahre weitermachen. Hätte er eine Mimik, so möchte man fast meinen, er ist froh darüber. In Wahrheit glotzen seine beiden Kameras nur regungslos in die triste Gegend. Jetzt, nachdem der Datensammler erstmal versorgt ist, herrscht Aufbruchsstimmung bei der fleischlichen Bevölkerung des Wu. 2 Menschen und ein Ruba wollen schnellstmöglich weg von hier. Auch wenn sie alle mehr als nur einen neuen Freund hier gefunden haben. Nun stehen größere Aufgaben an. Hinlei hat sich vorgenommen, sobald sie an Bord dieses seltsamen schwarzen Nulling-Testschiffes sind, Achille in ihre Rettungsaktion Bart Garapetsch Abon einzuweihen. Doch wie kommen sie da hoch? Wespla ist pleite. Achille hat zwar diesen futuristischen Raketenanzug unbekannter Bauweise an, ihre eigenen alten Schutzmäntel jedoch können von einem Antrieb nur träumen. Hinlei und Svino linsen sich an. Gespannt harren sie der Dinge. Hat der smarte Physiker noch ein Ass im Ärmel? Achille schreitet auf seine beiden neuen Freunde zu vorne. Einer links, einer rechts. Hackt euch bei mir unter. Wo bitte was hu? Fragt jemand Bestimmtes. Na, ich nehm euch mit rauf. Los, macht schon. Hackt euch ein an dem Griff da. In 10 Sekunden geht's los. Achilles sogenannter Mantel besitzt einen Impulsantrieb auf der Rückseite, deshalb ist die Platzwahl vorne echt wichtig. Grillhähnchen verkaufen sich schlecht auf dem Wu. Zum Glück bleibt keine Zeit zum Nachdenken. Ein lautloses Wusch in der Nullatmosphäre und der Aufzug ist in Betrieb. Beide Passagiere sind sicher verstaut. Zielgenau nimmt der junge Doktor mittels Monturbkurs auf sein Raumschiff mit der funktionalen Bezeichnung SNC-1. Der gute alte Wesblei mag zwar das schlechtere Schiff sein, hat aber einen klangvolleren Namen. Ruckzuck ist die Passagierschleuse erreicht, alles funktioniert reibungslos wie von Geisterrand. Drinnen reißt Achille schwungvoll seinen Helm vom Kopf. Mist, Sauerstoff, meint er sarkastisch. 2 von 3 kapieren den Gag. Achille Korich ist für einen Physiker recht adrett anzusehen. Von der Spezies gibt es genug, die sich in der freien Wildbahn nur verstecken können. Er ist kurz als Hinlei plus 2 Jahre zu beschreiben. Gut, Hinlei ist sportlich, Achille sehr schlank ohne Adonis-Figur. Der verbrennt das meiste seiner Energie im Kopf. Außerdem, so scheint es, spielen triviale Dinge wie zum Beispiel Essen bei ihm eine untergeordnete Rolle. Vielleicht vergisst er sowas Banales auch einfach. Los Jungs, kommt mit auf die Brücke, meint er in Richtung seiner beiden neuen Passagiere. Die Tour durch das Testschiff beginnt. viele seltsame Konsolen mit dem Logo des Stranger Energie Propulsion Lab säumen den Gang des eleganten Hightech-Schiffs. Mit offenem Mund staunend sieht sich Sphinx um. Seines Zeichens ist er erster schwarze Nulink-Test-Passagier-Spezies-Ruber. Man hat den Eindruck, als ob das seltsame Gefährt nach vorne hin geräumiger wird. Hinlei gewinnt den Eindruck, dass es in perfekter Tropfenform aus einem einzigen Teil unbekannter Struktur gegossen ist. Gleichzeitig ahnt der junge Prinz zu Recht, dass Achille-Core hier schnell gelangweilt ist. Er verkneift sich daher seine unqualifizierten Kommentare. Stattdessen legt er den Fokus auf die eigentliche Mission. Mit ein bisschen Glück interessiert das den Physiker mehr. Hör mal, Achille, beginnt Hinlei, eigentlich war der Wunder nur ein höchst bedauerlicher Unfall. Tatsächlich waren wir gerade mitten in einer Rettungsaktion. Achille zieht die Augenbrauen nach oben. Es scheint, als hört er zu. Unsere beste Freundin Bart Garapetsch Abon ist entführt worden. Wir waren gerade auf dem Weg zum Ringbeschleuniger, um von oben mittels Telematik genaueres rauszufinden. Kannst du uns helfen? Achille sinkt in seinen Pilotensitz, der aus einer analogen Kautschukmasse geformt zu sein scheint. Klar kann ich das, antwortet der lapidar, aber ich bin kein Zauberer. Setzt euch auf die Passagiersitze. Genug schwarze Nulling für heute. Wir fliegen mit Impuls Plus heim. Macht es euch bequem. Auf dem Heimflug könnt ihr mir dann alles erzählen. Xxi über Stock und Stein, dabei ist Svenedi in einer emotionalen Ausnahmesituation gefangen. Seit geschlagenen 3 Stunden hüpft sie durch die wilden Wälder der Provinz Lyhorror, jenseits des Altrosa. Sie schlägt viele Haken, versucht instinktiv ihre Spuren zu verwischen. Oftmals läuft sie ganze Strecken durch Wachläufe, wo Fußspuren nur einige Sekunden überleben. Die Hilfsschwester des Bergsanatoriums ist dermaßen mit ihrer Flucht beschäftigt, dass sie die schlafende Patgarapetsch Abon auf ihrem Rücken kaum wahrnimmt. Doch dann, im allerersten zarten Blau der Morgendämmerung, ist es letztendlich soweit, sie spürt eine Bewegung hinten. Bartgara wacht langsam aus ihrer Narkose auf. Die junge Diplomatin wird ganz schön durchgerüttelt, hier auf der Schulter ihrer Räterin, ein Zeichen dafür, wie stark die Medikamente der sogenannten Testperson waren. Bartgara blinzelt verstört in die verschwommene Gegend. Svenedi rennt dabei und vermindert weiter. Bartgara fetsch Abon versucht zu sprechen, bringt jedoch kein einziges Wort über die Lippen. Die Fähigkeit zu sprechen wird durch die Psychopharmaka noch unterdrückt. Die Schülerin des Alanis konzentriert sich, sammelt alle Energie. Durch ihre unmenschliche Anstrengung quetscht sie schließlich ein leises Hullo-Stopp mit letzter Kraft hervor. Die zweite Hilfskrankenschwester stoppt daraufhin tatsächlich. Behutsam setzt sie ihren Passagier auf den Waldboden ab. Trinkt den Trank, musst geschwind zu. Das spült Wachwerden herein. Nach diesen wohlgewählten Worten beginnt sie in einem Affenzahn mit beiden Händen Wasser in Richtung Bartgaras Gesicht zu schaufeln. Tatsächlich erreicht auch ein Bruchteil davon ihren Mund. Nach ewigen 30 Sekunden plärrt diese jedoch verzweifelt Stopp. Blub, Schluss. Wie ein begossener Pudel sitzt die junge Diplomatentochter auf dem Moos und reibt sich das Gesicht. Sie schüttelt sich. Trotz alledem hat sie die morgendliche Dusche wieder ein Stück mehr zurück in die Realität geholt. Zeigt sich diese seltsame Krankenschwester mal genauer zu betrachten. Wo bin ich? Wer bist du? Fragt sie verwirrt. Guten Hallo, bin ich Svenedi, ist die prompte Antwort. Du bist wer? 2 neugierige Augen strahlen sie an. Ich bin Bart Schala, antwortet Bart Garapetsch Abon erleichtert. Wo sind wir? Sind wir bestimmt im Walde. Weg fort davon. Auf den Felsen und sicher sind die anderen. Entgegnet Svenedi. Mein Gedächtnis ist ausgelöscht. Ich war doch auf dem Kollege. Was ist nur passiert? Bartgara ist verzweifelt. Keine, nein, Schule. Svenedi schüttelt den Kopf. Sanatorium im Waschtu Altrosa. Rausgeflogen, wir sind beide anschlagen mit Urgewalt. Weiter, Reise schnell und fein. Hinfort die in Sicherheit. Bartgara rappelt sich auf. Okay, dann nehme ich bitte wieder hinten rauf. Gesagt, getan. Svenedi nickt, und weiter geht die Flucht. Immer höher dem Rinnsal folgend. Zeit zum Nachdenken. Bartgara sammelt sich. Eigentlich ist es sogar recht gemütlich hier hinten. Plötzlich stoppt ihr Taxi mit einem erfreuten O. Svenedi hat einen Strauch mit leckeren Septemberbeeren entdeckt. Mit einem Wahnsinnstempo schaufelt sie das schmackhafte Obst aus dem Strauch. Bald ist ein kleiner Beerenhügel auf dem trockenen Waldboden entstanden. Dann lassen es sich beide schmecken. Dieser Snack tut unvergleichlich gut. Das Gift wird langsam aber sicher aus Bartkaras Körper geschwemmt, ihr geht es zusehends besser. Hier weit oben wird der Baumbestand allmählich lichter, die Bäume kleiner. Es gibt bereits freie unbewaldete Zonen. Bartkara hat einen Geistesblitz, sie schaut ihrer neuen Freundin tief in die Augen. Du sag mal, Svenedi, hast du eigentlich einen Komm? Erstaunt antwortet die Angesprochene, klar, komm habe ich. Bin Hilfskrankenschwester die zweite. Aber bitte. Sie reicht Bartkara ihr Handy. Schlauer Svenedi. Abgeschaltet, unortbar. Bartkara verfolgt einen gewagten Plan. Auch wenn es unmöglich ist, Prinz Henlei zu Westar mit einem Rubakom zu kontaktieren, selbst wenn man die 20-stellige Hexadresse des Endgerätes auswendig kennt, so bleibt noch eine andere Alternative. Sphinisch. Auch die Hardware-Adresse seines Com ist Bartkarabach im Gedächtnis. Nach der Chloroform-Attacke sind zwar alle kurzfristigen Gedanken ausgelöscht, kein Antidepressiva der Welt kann jedoch Langzeiterinnerungen so einfach löschen. Ein Umstand, der jetzt Leben retten kann. Allerdings birgt der Plan eine Gefahrentdeckung. Bartkaras Telematikkünste sind gefragt. 3 Zellverstärker sind in Reichweite. Eine davon ist das Altrosa. Er funktioniert noch, auch wenn Lyphorhill 2 das wesentlich nähere Default-Relais ist. Nach sorgfältiger Prüfung entschließt sie es zu wagen. Svino befindet sich höchstwahrscheinlich in Gesellschaft Mikkel Silvers. Mit ein bisschen Glück kann Henlei sie schneller ausfindig machen als die Schergen des Sanatoriums. Ist die lokale Security dort überhaupt auf diesen Sonderfall vorbereitet? Wahrscheinlicher ist, dass Spezialkräfte angefordert werden müssen. So geschieht es, dass eine junge Diplomatin auf der Flucht, tief im Exil, fast an der Baumgrenze weit hinten in der Provinz Lyhorer, einen maskierten Schichtenkontakt zu einem ganz bestimmten Klassenkameraden aufbaut. Hoffentlich trifft ihre Nachricht auf offene Ohren. Xi-Spazierjungrakets an Bord des Schwarzenuling-Testschiffes SNC-1 geht es relativ entspannt zu. Nachdem Henlei seinem neuen Freund Achille etwas ausführlicher seine Mission erklärt hat, ist jetzt Erstaunen angesagt. SNC-1 ist ein außergewöhnliches Erlebnis, selbst für einen zu Westerburg. Die Reisegeschwindigkeit Impuls Plus ist um ein Mehrfaches höher als bei Henleis Rocktar, obwohl es langsamere Mühlen als Wesplei gibt. Unglaublich aber war, da hinten kommt schon der blaue Trivi, Hauptplanet eines Zwei-Sterne-Systems, Verwaltungssitz des Königreichs der Tausend, in das Blickfeld. Genauer gesagt, er erscheint auf den Hauptschirm des Cockpits. Jungs, wo soll ich euch eigentlich hinbringen? Fragt Achille seine beiden neuen Freunde. Danach nuschelt er noch so was wie wird eh lustig, was meint er bloß damit? Ende der Ansprache. Er wird von Galaktik unterbrochen. Kenner wissen, was gemeint ist, Svinos kommt, dudelt eine eingehende SMS an. Dieser ist erstaunt, macht seinen Rundmund und kratzt sich am Ohr, gewöhnlich seltsam murmelt er. Henlei dreht sich zu ihm um. Jana, schau da, Henlei. Absender Kauderwelschzahlen alias Svenedi. Ist wer das? Neugierig blinzelt er die SMS an. Er reißt die Augen auf. Oh, Bartschala geflüchtet auf der... Helfen Sie, Hilfe von uns. Henlei springt rüber, schaut seinem besten Freund über die Schulter. Er fängt an zu strahlen. Das Wiener, schau mal. Diese Zeile hier, das ist unsere Bartkara. Kann nur sie wissen. Sphinisch platzt vor Glück. Sein altgedienter klobiger Rubakom kann er nun Leben retten. Klick mal auf Standort, meint Henlei aufgeregt. Sofort macht sich der junge Ruba an die Arbeit. Doch die Euphorie ist schnell verflogen. Statt Koordinaten spuckt der Com nur weitere verschlüsselte Zahlenkolonnen aus. Oh nein, meint Henlei, wie sollen wir diesen Kauderwelsch los entschlüsseln? Sphinisch ist verzweifelt, fuchtelt hilflos mit beiden Händen in der Luft herum. Schnell sinkt die Laune auf den Tiefpunkt. Der bisher beste Hinweis zur Rettung Bartkarafetch Abons verpufft an Data Security. Völlig entspannt hingegen lümmelt er, weil Achille Kore hier in seinem Analog-Sitz zoom. Fast schon mitleidig sieht er den armen Kombesitzer an. Dann brabbelt er beiläufig, gib mir das mal her. Gesagt, getan, Svino gibt ihm das Gerät. Achille beginnt zu blinzeln wegen diesen verfluchten Inkompatibilitäten. Gerade bei den neuesten Prototypen, habt ich mir ein kleines Bi beschrieben. Da wollen wir mal hin, Lernt Finch beäugen sich ungläubig. Dieser Physiker steckt voller Überraschungen. Initiiere virales Verbindung, da bist du ja. Sendelei ein Oferide. Lächerlich diese Firmware. Alle im Kern gleich. Kein Problem für meinen Disassembler. So, ich bin drin. Hinla ist fasziniert. Gegen diesen Typ ist selbst Mikkel Silva ein weisen Knabe, denkt er sich. Dann saug ich mir mal die Nachricht komplett in ihrer Gänze. Alles. Jeden Beat. Mehr als nur das, was angezeigt wird. Achilles Augen flackern, Übersetzung läuft. Rein in die Matrix und uns krähen. Auf dem Hauptschirm erscheint ein zweiter 3D-Layer. Neben der Außenwelt wird nun noch ein Zickzack-Kurs durch eine Berglandschaft angezeigt. Ein Punkt hüpft durch die Gegend, ein Koordinatenpaar ist an ihm geheftet. Achille dreht sich zu seinem gewandten Publikum um, das ist der Absender eurer Nachricht. Ich bring euch hin. Dann wird's Fietl, immer abwarten, gleich wisst ihr Bescheid. Sphinx wird es nun, viel plappert los, Verzeihung mein lieber Herr, was aber ist nun so lächerlich? Naja, ihr müsst springen. Glaubt ihr tatsächlich, mit einem Spatzimuling-Schiff kann man einfach so aufsetzen? Der ist auf Langstrecke ausgelegt. Landung fällt ins Wasser. Sphinx fällt die Kinnlade runter. Er ärgert sich. Dieses tolle Schiff muss doch landen können. Dann passiert etwas so Ungeheuerliches, das selbst für einen vom Kaliber Dr. Achille Korichi neu ist. Kann das Wesblei, der Sphinx streckt ihm die Zunge raus. Achille selbst ist so verdutzt, dass er keine Antwort parat hat. Stattdessen schmunzelt er nur, zieht die Augenbrauen nach oben und schüttelt leicht den Kopf. Hinlei schaltet sich ein, jetzt nochmal langsam zum Mitschreiben. Wie gehen wir da runter? Gibt's hier sowas wie einen Pot? Achille verneint. Wir nähern uns den Zielkoordinaten. Kommt mit zur Luftschleuse. Jetzt wird's lustig. Im Aufstehen gibt er's, wenn er seinen kommt zurück. Alle Verschlüsselung ist abgeschaltet. Seine Zungenaktion hat der junge Physiker längst vergessen. Im Gegenteil, sowas hat noch keiner gebracht. Sehr amüsant. Hinlei hat eine Vermutung, ich weiß wie. Wir gehen mit einem gummischen Mantorp runter. Richtig. Achille schwenkt die Finger, naja, so ähnlich. Der Mantorp ist nur für Kurzstrecken. Will man einen großen Planeten durch die Atmosphäre erreichen, so braucht man stärkere Geschütze. Kurz darauf ist die Luftschleuse schon erreicht. Achille wendet sich an seine beiden Freunde, Tada, hier in diesem Schrank sind sie verborgen. Eure Essaytrax. Da fällt mir ein, haben wir die überhaupt schon mal gebraucht. Egal. Dann ist eben jetzt die Feuerta Ufe. Hinlei schluckt. Sphinx ist voller Tatendrang. Er kennt wie immer keine Gefahr. Er hüpft vor Freude auf und ab. So, ich transferiere zuerst die bewegten Zielkoordinaten in den Rasp. Die Software macht dann das meiste. Eure Hauptaufgabe wird wohl sein, den Kreislauf stabil zu halten. Kurz vor der Landung stellt sich der Rack auf und bremst bis zum letzten Tropfen Sprit den Fall. Dann knallt er den Schirm raus. Alles klar soweit. Hinlei nickt, obwohl er nur die Hälfte verstanden hat. Bei Svino dürfte es noch weniger sein, aber diesem ist's egal. Der ist schon unterwegs. Okay Jungs. Das Ziel ist geostationär erreicht. Helme auf und viel Glück. Achille öffnet die Schleuse. Zwei Helden in ihren Spazierjungraketen treten ein. Von drinnen winkt der Physiker ein letztes Mal. Dann, viel zu schnell, öffnet sich die Außentür. Strahlend grün, geschätzte 300 Kilometer weiter unten, liegt der Triwi über ihren Köpfen. Busch. Die Raketen der Rakete starten. Beide Passagiere schreien ihre Helme voll. Im Helmdisplay werden die Zielkoordinaten, Entfernung und das ganze restliche Bla angezeigt. Nach dem ersten Schock fängt es bald an Spaß zu machen. Mit vielfacher Schallgeschwindigkeit rasen beide auf den Triwi zu. Dieser wird zusehends größer, gewinnt laufend an Macht. Leise Geräusche an der Außenhaut der Rakete deuten darauf hin, dass sie die äußere Atmosphäre bereits erreicht haben. Diffraktive Magnetfelder in Kombination mit Nanoaramidfasern schirmen die Insassen dabei bestens ab. Im Inneren des Anzugs bleibt die Temperatur konstant. Zum Glück steuert die Software den Sprung, ansonsten hätte es Finch wahrscheinlich Vollgas gegeben, halsbrecherisch und draufgängerisch wie er ist. So, aber keine besonderen Vorkommnisse. Etwa 5000 Meter über Null beginnt der Bremsvorgang, das heißt die Raketen stellen sich auf. Die Passagiere hängen wie an normalen Raketenanzügen, der Antrieb gibt nochmal Gas, rasch gehen die Spritreserven zur Neige. Dann, etwa in einem Kilometer Höhe, knallt es den Fallschirm raus. Hindler und Finn schreien wie am Spieß. Ab jetzt ist der Fall schwieriger zu steuern. Die Landung wird also ein wenig unpräzise. Blöder Wind. Sie entfernen sich etwas von den Nullkoordinaten. Sphinx ist auch schon 100 Meter weg. Egal. Wahrscheinlich hat sie Padkaranten bereits gesehen. Jetzt ist es wichtiger, eine saubere Landung hinzubekommen. Für Hinleis Geschmack hat es hier immer noch zu viele Bäume. Jetzt gilt es, eine freie Fläche zur Landung zu erwischen. Da sieht es gut aus. Hinleis zieht am Schirm und landet bekommt im Hochtal. Als erstes löst er den Schirm vom Rücken. Dieser segelt neben ihm zu Boden. Jetzt reißt er sich zuerst den Helm vom Kopf und zieht danach den Seetrag aus. Wo ist Finnisch? Hinlei sieht sich um. Oh nein. Da hinten, etwa 150 m entfernt, hängt er. In einem Baum. Hilflos strampelt er mit den Füßen und rudert planlos mit seinen Händen in der Gegend herum. Hinlei sprintet drüber. Möglichst leise, wer weiß, wer hier sonst noch alles ist. Er winkt Finnisch zu und klettert auf die Tanne. Geschickt löst er den verhedderten Schirm am Rücken. Sphinx plumpst 5 Meter zu Boden, aber Hinlei weiß, das ist kein Problem. Geschickt rollt sich der Junge rüber unten ab. Er nimmt ebenfalls den Helm ab und befreit sich aus seinem Anzug. Hinlei gesellt sich zu ihm und zückt seinen Komm. Erwartungsgemäß hat Achille inzwischen den Navi auf die Zielkoordinaten Batch Abon programmiert. Sie befindet sich etwa 500 Meter weiter oben im Tal. Sie rennt bergan. Mit Wahnsinnstempo. Denkt sie, Hinlei ist ein Angreifer? Wird sie verfolgt? Keine Zeit, darüber nachzudenken. Hinlei nickt Finnisch zu, und die beiden schwinden los. Die Rettungsaktion der beiden Freunde geht somit in die entscheidende Phase. Xie-Angriff der Nanils, die beiden Flüchtenden haben nun die Passhöhe erreicht. Sehr erleichternd. Ein Seitental tut sich auf. Bald wird auch der Baumbestand wieder etwas dichter. Dies ist ebenfalls hilfreich. Zacks, sie biegen ein. Die Tatsache, dass zwei Retter ebenfalls hinter ihnen her sind, davon haben sie keine Ahnung. Doch es gibt noch mehr Verfolger. Hinlei hört sie als erstes. Er hüpft hinter einen Baum, Svenno der Gerissene, tut es ihm gleich. Zwei Hofer-Flühkasten mit drehbaren Propellern befinden sich auf direktem Jagdkurs, Hinlei und der treue Finnisch sind zum Glück etwas außerhalb ihres Fokus. Allerdings, so scheint es, steht der Zugriff unmittelbar bevor. Ohne nachzudenken sprintet Hinlei los, Svenno in seinem Schatten. Die Sicherheitsbeamten hofern bereits über den aufgeregten Ausreißern. Svenno ist dabei deutlich schwerer zu fassen. Sie schlägt einen Haken nach dem anderen, hüpft sogar von Baum zu Baum, kullert rum und überschlägt sich dabei. Deshalb ist zuerst Bart Garapetsch Abon an der Reihe. Ein sekurierter Mitarbeiter lehnt aus dem Flüker. Er hat eine seltsame Waffe in der Hand. Er nimmt die junge Diplomatin ins Visier und feuert. Eine seltsame Kugel wird abgefeuert, diese entfaltet sich zu einem Jagdnetz und schlägt genau ein. Sofort ist Bart Gara gefangen. Die Eisenkugelnassen haben sich verkeilt. Hilflos strampelt sie in ihrer Falle. Diese sogenannten Trümmerfangnetzpfeile werden normalerweise nur zur äußerst seltenen Ruba-Jagd auf Trümo eingesetzt. Die wilden Verwandten der Ruba sind nach wie vor autark und wissen sich zu verteidigen. Diese Spezialnetze werden deshalb gerne von der Wissenschaft zum Lebendfang eingesetzt. Allerdings sind auf dem Jungelmond die Chancen erheblich schlechter, einen Treffer zu landen, einen fuchsteufelswilden Ruba-Ding festzumachen. Während der erste Heli bereits zur Landung ansetzt, geht die Jagd auf Svenedi weiter. Schon zweimal hat er daneben geschossen. Doch diesmal sieht es besser aus. Die junge Hilfskrankenschwester ist in Panik. Der Angreifer befindet sich in exzellenter Position. Ein Schuss. Und auch Svenedi ist im Netz. Rasend wurstellt und zupft sie am feingliedrigen Spinnennetz. Da. Es gelingt ihr, sich zu befreien. Sie rappelt sich aufs Wusch. Das zweite Fangnetz schlägt ein. Svenedi hat nun keine Chance mehr zu entkommen. Wie ein Fisch zappelt sie hilflos herum. Der zweite Angreifer springt heraus, macht sich genüsslich auf den Weg zu seinem Opfer. Was ist das? Wie von einem Blitz getroffen sinkt Bartkaras Angreifer plötzlich zu Boden. Wenige Sekunden später ist auch Svenedis Peiniger an der Reihe. Jetzt ist der neugierige Pilot des ersten Helis an der Reihe. Er war ausgestiegen, um seinen Kollegen zu gratulieren. Auch er fällt um wie ein Sack Reis. Bleibt noch der Pilot des zweiten Flügers. Dieser ist zwar ebenfalls gelandet, aber in seinem Cockpit geblieben. Entsetzt beobachtet er die Szene. Auch wenn keine Angreifer zu sehen sind, weiß er, was zu tun ist. Er reißt den Steuerhebel nach oben und versucht zu starten. Da. Was ist das? Sphinx kommt wie ein Pfeil angesaust, klebt sich an das startende Flügel, reißt das Beifahrer-Cockpit auf und greift den Piloten an. Der Heli gerät ins Trudeln und fängt an, sich zu drehen. Krax. Er schlägt auf. Sofort rennt Hinley los. Doch auch für andere ist dies das Signal zum Sonderzugriff. Jetzt endlich tauchen sie auf. Schwarze flinke Gestalten. Bartkaras Retter. Ruckzuck sind die Nanjis bei Svenor, gemeinsam überwältigen sie den letzten Angreifer. Als Hinley sieht, dass Svenor äußerlich nahezu unversehrt den Crash und den anschließenden Kampf überlebt hat, rennt er sofort rüber zu Bartkara, seiner besten Freundin. Der Wachmann des Aldrosa ist bereits gefesselt. Der Nanjis Nipotasa hat ihn sofort gefällt. Mehrere Personen schneiden derweil Bartkara aus ihrem Fangnetz. Eine davon dreht sich um. Hinley fällt die Kinnlade nach unten. Da steht sie leibhaftig vor ihm, Kichikokuyama Pechabun, in ihrer ganzen Pracht. Sie lächelt den jungen Prinzen an. Hallo Hinley. Danke, dass du uns hierher geführt hast. Sie streckt ihm die Hand entgegen, freudig schüttelt er sie. Jetzt aber erstmal weiter zu Bartkara. Die beiden fallen sich in die Arme. Hier weit hinten in den Bergen der Provinz Lyhorror, direkt über ihrem Fangnetz. Dann küssen sie sich. Vor allen Leuten. Sogar auf den Mund. Hinley ist aufgeregt schnell, wir müssen nach Svenor sehen. Er ist abgestürzt. Sofort spinden beide rüber, doch die Entwarnung kommt sogleich in Form eines lapidaren Bartschalahaller. Svenor ist unverletzt, lediglich auf der Stirn hat er eine Schramme. Alle drei besten Freunde fallen sich um den Hals. Bartkara hat Tränen in den Augen. Doch wer gedacht hat, diese Szene dauert seine Zeit, der hat sich getäuscht. 14 Sphinx Galaktik, plötzlich friert Sphinx ein. Er schaut völlig Richtung Svenedi, die sich gerade aufrappelt. Ihre Blicke treffen sich. Auch Svenedi erstarrt sofort. Wie ferngesteuert macht sich der junge Ruber auf die Reise. Hinley und Bartkara linsen sich an, was ist jetzt los? Denken sich beide. Svenedi sieht ebenfalls so aus, als ob sie ihrer Sinne beraubt ist. Mit großen Augen, fast ungläubig blinzelt sie ihren Held an. Beide spinden los. Sie reißen abwechselnd die Hände in die Luft und streicheln das Gras. Dann passiert noch etwas Seltsameres, sie blinzeln sich voll. Svenors rechtes Auge blinzelt mit Svenedis rechtem, und sie drehen sich dabei. Gleichzeitig wuchteln sie mit den Händen in der Luft herum und geben Quieklaute von sich. Alle, selbst die Nanjis inklusive Kichikokuyama Pechabun, können sich ein Lachen kaum verkneifen. Hinley und Bartkara jedoch schütteln nur mit dem Kopf. Ja, Svenor ist eben immer für eine Überraschung gut. Beide beschließen, näher ranzugehen. Drüben geht das außergewöhnliche Kennenlernen weiter. Die beiden Turteltauben sind jetzt endlich zum Stillstand gekommen. Hoch erfreut sieht Svenedi ihren unbekannten Retter an. Sie fragt, guten Hallo, bin ich Svenedi? Du bist wer? Sphinx holt tief Luft und wirft sich in Position. Er antwortet majestätisch, guten Hallo, bin ich Sphinx. Er macht eine kurze Pause, Galaktik. Bin ich Svenedi, stottert Svenedi verlegen. Jetzt ist es endgültig um sie geschehen. Sphinx Galaktik. Der erste Ruban mit Familiennamen. Svenedi ist komplett aus dem Häuschen. Sie fallen sich in die Arme. Hinley kratzt sich am Ohr. Bartkara knuddelt ihre Nase. Beiden hat es die Sprache verschlagen. Bartkara will gerade Hinley was Schlaues flüstern, als plötzlich, unerwarteterweise, Sphinx Galaktik angehoppelt kommt. Wir heiraten, ist Svenedi meint. Er bestimmt Richtung Bartkara Pechabun. Helfst du werden das Zeugin der Trauung? Fragt er sie. Bartkara zuckt zurück. Sie schnappt aufgebracht, Svenor. Du kennst sie erst seit 2 Minuten.